Ihr habt die größte Angst verbreitet, die jemals verbreitet werden wird. Die Angst, Kinder in die Welt zu setzen. Weil ihr mein Kind bedroht, ungeboren und ohne Namen, seid ihr das Blut nicht wert, das durch eure Adern rinnt. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ist euer Geld so gut? Kann es Vergebung für euch kaufen? Ich denke, wenn der Tod euch holt, werdet ihr herausfinden, das ganze Geld, das ihr verdient habt, wird nie genug sein, um eure Seele zurückzukaufen. Und ich hoffe, ihr sterbt. Und ich hoffe, der Tod holt euch bald. Ich werde hinter eurem Sarg gehen an einem blassen Nachmittag. Und ich werde zusehen, wie man euch herablässt, hinab in euer Totenbett. Und ich werde über eurem Grab stehen, bis ich sicher bin, dass ihr tot seid. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, herzlich willkommen im Leben. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich grüße alle alten Leute da draußen am heutigen Weltrentnertag. Ja. Ja. Heute gibt es ein extra Stück Kuchen im Altersheim. Und vielleicht seid ihr einfach nett und stellt ein paar Flaschen raus. Hm? Passenderweise war das ja auch ein Lied von jemandem, der schon ziemlich alt ist. Nee. Aber noch nicht im Altenheim. Nee, noch nicht. Obwohl er hat ja schon die Kontrolle über sein künstlerisches Werk abgegeben, was ich irgendwie merkwürdig finde. Echt? Mhm. Der hat auch seinen Katalog verkauft, soweit ich weiß. Wäre mir neu. Okay. Muss ich nochmal prüfen, das klären wir nächste Folge. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Rätseltyp. Ich weiß noch gar nicht, um wen es geht. Bob Dylan. Ja, der. Und der Song heißt Masters of War. Aber das nächste Mal müsst ihr wieder selber raten. Ja gut, danke. Ja, schon wieder Sonntag. Ja, schon wieder Sonntag und schon wieder schlechte Nachrichten, ne, im Prinzip. Also, wie immer. In diesem Fall fange ich einfach mal an. Geht es um die Ausbildungsberufe, um die Azubis in Deutschland. Kein Arsch zum Bier holen mehr am Start, der das machen möchte. Die Leute möchten lieber an der Uni arbeiten oder tätig sein und den Kaffee sich von anderen machen lassen, wie auch immer. Gibt es keine Azubis mehr in Deutschland. Die Bewerber, die Firmen haben mit einem Einbruch von 50% oder so zu kämpfen und das war schon vorher ziemlich dünn. Und die Hälfte der Firmen haben wohl noch nicht mal eine Bewerbung bekommen oder so auf die Stellen, die sie ausgeschrieben haben. Also früher war es ja eher so, dass die Azubis immer Angst hatten, dass sie nicht mehr genommen werden. Heute ist überhaupt keiner mehr da, der noch Azubi sein möchte. Ja, und wie gesagt, sicher ein Grund dafür ist auch, dass viele Leute sicher ein Grund dafür ist auch, dass viele studieren eben. Und das ist, glaube ich, so ungefähr die Hälfte der jungen Leute, die studieren gehen. Ja, und das wird zu viel sein, die werden wir nicht brauchen, ne? Das ist klar. Und wenn ich da jetzt wäre, glaube ich, da würde ich mich so langsam mal umorientieren, auf was Handwerkliches. Als ich da damals irgendwie zur Schule, zur Uni gegangen bin, war das nicht so, da war das andersrum, ne? Aber heute ist es irgendwie sinnlos, noch, weiß ich nicht, was Sozialwesen zu studieren, das geht vielleicht noch einigermaßen, aber viele Fächer sind überflüssig, ne? Sinologie oder so, ich weiß nicht, was man studieren muss und da Aussicht auf den Job hat, beziehungsweise einfach auch von der Gesellschaft nicht gebraucht wird, ja? Das ist eher der Punkt, was wir hier brauchen eben. Das muss ja auch irgendwie bedient werden. Also die malen sich ganz tolle Sachen aus, was wir nicht alles bauen wollen für Windräder und Brücken in Deutschland und Straßenverkehr und tralala. Ja, aber haben überhaupt keine Leute dafür. Ne? Das ist ein totales Hirngespinst, eine totale Geistesblase oder wie soll man sagen. Und die beginnt jetzt gerade zu platzen. Ne? Es ist ja jetzt schon so, dass die Kohle für die Brückensanierung rumliegt, weil man einfach keine Verträge abschließen kann, weil niemand da ist, der die Arbeit macht. Es gibt keine Angebote. Ja, früher konnte man sich darauf verlassen, dass es Angebote gibt. Ne? Angebote gibt es nicht mehr so richtig. Also die Welt fährt schreibt mit hier, voller Kraft vor die Wand. Die Welt schreibt ja auch noch, das hätte was mit Corona zu tun. Ja, bestimmt. Meint die Welt. Ich meine, du musst ja nur die demografische Entwicklung angucken. Da Boomerjahre, das heißt, sind ja jetzt nochmal vorbei. Ja, wir haben ja nicht umsonst. Phasen. Wir haben nicht umsonst die schulischen Anforderungen immer weiter gesenkt, damit immer mehr Leute studieren können, damit wir irgendwo in der Statistik sagen können, guck mal, wir haben so viele schlaue Leute, ja nur, wenn keiner mehr Gaswasser-Scheiße machen will, dann geht uns das wie den Leuten mit der B-Arche und dem Telefon desinfizieren, dann werden wir irgendwann an den Ausdünstungen einer verstopften Toilette sterben. Ja, fragt sich nur noch, ob getäuscht oder getäuscht worden, ne? Und da sage ich mal SPD. Ja, aber eigentlich musst du sagen SPD, CDU, FDP, die Grünen. Ja, im Prinzip schon, weil die Und die sich auch Linke gegenseitig immer eigentlich da auch. getrieben haben. Ne? Also Guck mal nach Frankreich, wie viele Abschlüsse die haben und so weiter. ich Ja, dann schule nimmst du bald es ja auf auch so Laternenanzünder um. Ich glaube, das kommt wieder. mit. Ja, Das gute ist eine gute Idee. Idee, Nachtwächter, so auf dem Turm. Ja, Törö, alle das müssen nach ist Hause gehen, der was. Strom wird abgefällt. Ja, und so Zeitungssetzer und so, wenn die Computer nicht mehr laufen wegen dem Strom. Ja, Oh, womöglich. oh ja, bewegliche Lettern und sowas. Ich weiß noch, was sowas ist. Wisst ihr das noch, Kinder? Ja, ich weiß Dann es haben auch wir die noch. Medienhoheit, können wir die Weltraumaffenzeitung mit so einer alten Bugpresse rausgeben. Wahnsinn. Und sind die Einzigen, die sowas können. Das wird cool. Oder wir werden einfach Intendanten. Der Jeder. größte Schuft im ganzen Land ist immer noch der Ja, Intendant. genau. Da habe ich mich Intrigant. übrigens gefragt, was das denn bedeutet, weil das Wort intendieren hat ja nur auch eine Bedeutung. Und was intendiert denn derjenige oder was Der ist der jetzt plant mit dem? was, der Na, hat der was ist für die vor. Intention zuständig, Ja, die der der soll für die die Richtung bestimmen im Veranstaltung Prinzip, hat, die ne? So. Vorhaberei. Ja, die Vorarbeit. Ja, ich nehme den NDR hier, Mama kriegt den WDR. Ja, Hessischer genau. Rundfunk ist Sehr hier. gerne. Ich möchte nicht den hessischen Was? Rundfunk. Der WDR ist aber Doch, teurer, du der kostet nimmst den 400.000 oder aber. Kann ich nicht 300.000. woanders hingehen? Nee, sorry. Oder kannst Radio Bremen kannst du vielleicht nehmen, wenn dir das reicht. Ich hätte so überlegt, so Tokio, so NHK International, irgendwo weit weg von hier. Nee, ist nur bei uns die Krise. Naja, du kannst ja in Tokio wohnen und Intendant vom Das ist Hessischen eine Rundfunk gute Idee, kein sein. Problem. Homeoffice-Intendant. Morgens immer Wie rüberchecken. wir gleich lernen, ist es sogar gang und gäbe, dass man da Geld bekommt, weil man überhaupt gar nicht mehr da arbeitet. Ach, cool. Das ist eine spaßige Geschichte. Und Umschulung Zapp zum hat sich ja auch Phönizier finde ich auch interessant. das Medienalibi hat sich ja auch versucht. Und die haben erstmal einen schönen Fund im Archiv gemacht, den ich euch hier mal zeigen möchte. Das ist nämlich sehr lustig. Und zwar Meinst ist du, das das ist die. Medienalibi mittlerweile? Das finde ich gut. Sehr gut. Ja, ich nenne die ja immer so schon lange, weil sie ja Okay, habe irgendwie ich noch nicht immer um die gehört. Ja. Ecke kommen und sich ein Alibi ausdenken für Ja, irgendwelche mittlerweile. Früher war das Anschuldigungen. mal anders. Aber das hat sich so entwickelt hier. Ja, sehe ich auch so. Passend. Und die haben ja jedenfalls jetzt im Archiv einen Ausschnitt von der Frau Schlesinger gefunden, die nämlich mal Panoramasprecherin war. Das ist sehr witzig. Den spiele ich jetzt mal vor. Moderatorin bei Panorama und da klang sie so. Großzügige Regelungen führen ja bekanntlich weniger zur demütigen Dankbarkeit der Nutznießer, sondern vielfach zum Missbrauch. Üppige Spesen- und Reisekostenregelungen, sehr gute Arbeitsbedingungen mit vielen Möglichkeiten, so ganz nebenbei noch Geld zu machen, all das reizt, immer mehr herauszuschlagen. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert. Ob es in Ihrem Fall tatsächlich Missbrauch. Geil, oder? Das Ja, sie ist hat einfach die natürlich Realität echt beschrieben, ne? Wir und bitter. alle. Das haben wir. Das ist wirklich bitter. Ja. Tja, 20 years later. Ja. Wasser predigen, Wein scheißen. Hat sie sich damals gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn das alle machen. Und das ist, glaube Ja, ich, sie ist das einfach davon Ding. ausgegangen, dass das so läuft in der Branche oder Die vielleicht machen überall das oder so. Dann alle. macht sie das auch so. Das ist, wo ist das Man ist ja Problem? heute Machen alle schon. so. Der Deutsche Journalistenverband hat ja heute schon gewarnt, man dürfe das nicht und auf keinen Fall irgendwie auf andere Journalisten beziehen, weil das wäre pfui, bäh und rechts und so. Ja, sie war ja auch Chefin, Frau Schand. Na, no, nee, das ist Ja, auf jeden das. Fall einen weiteren Beitrag. Sagen Sie halt auch so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass das so unglaublich, dass man da richtig Probleme gehabt hat, als Angestellter irgendwelche Materialien zu bekommen. Und sei es nur irgendwie Büromaterialien, Kopfhörer oder irgendwas, muss man für jeden Kram irgendwie groß Bürokratie machen und dreimal nachhaken, damit man irgendwie was bekommt. Und auf der anderen Seite dann halt, ja, das große Prassen. Und die zitieren die Frau mit den. Also, die soll sich jetzt wohl geäußert haben zu ihrem privaten Dinner, da was abgerechnet war, und ihr Statement dazu war irgendwie so: Ja, das war natürlich beruflich. Also, dass manche Leute das missverstanden haben als Ja, privat, weil ja. das bei mir zu Hause stattgefunden hat, kann ich ja verstehen, aber das war natürlich beruflich und das sollte ja nur eine Vernetzungs. Dings, wo wir irgendwelche verschiedenen Leute irgendwie zusammenbringen, um irgendwas für unseren Sender zu machen. Das war nicht privat. Ja. Also der Ulius Jui erinnert mich, Chat an die neue Frankfurter Schule, also die gute neue Frankfurter Schule. Und die größten Kritiker der Elche werden später selber welche, könnte man in dem Fall eventuell abändern. Und Max Mustermann fragt völlig zu Recht, sollten wir nicht alle erstmal der Frau glauben? Ja, da gab es mal so ein Gesetz, glaube ich. Ja, gut. Ja. Genau, Frauen muss man glauben. Ja, da kommen wir auch gleich noch. Ja, ich meine, wenn die da so ein System aufgebaut hat, wo sie dann die Buchhaltung betuppt, und dann muss sie natürlich auch aufpassen, dass diese Betupperei nicht auffällt. Das ist klar, dass dann auch strenger wird mit Beschaffungsmaßnahmen und so weiter. Das sagst du doch nur, weil sie eine Frau ist, Mama. Beweise sind ein Mittel des Patriarchats. Entschuldigung, mir ist gerade der Zug entgleist. Über den NDR sprechen sie ja auch noch, weil das ist ja jetzt hier halt im Zap vom NDR, weil da wurde ja auch was rausgefunden, nämlich ein Musikberater des NDR ist verheiratet mit der Chefin von der Hamburger Rundfunkhaus, wenn ich mich da richtig erinnere, war es, glaube ich. Und ja, der kriegt irgendwie 50.000 im Jahr oder so für Musikberatung des NDR. Wird der Job dann frei? Weiß ich nicht. Weil, also, die sagen ja hier, das wäre alles in Ordnung gelaufen. Das wäre mein Ding. Spielt da ein bisschen Metronomy, ein bisschen R.E.M. und zwischendrin mal Iron Maiden, dann klappt es. Jetzt ja, die Kohle, der Dings bitte. Hat sich auch drauf bezogen, hier der Argo-Nerd. Und der hat ja jetzt so ein Musikprogramm, was ich ganz gut finde, hier bei Kontrafunk. Und der hat da ein Lied von Trio rausgefischt, wo der Musikberater des NDR den Bass spielt. Okay. Also, was war das denn für ein Song? Müsstet ihr nochmal nachschauen beim Argo-Nerd, dem Argo-Hört. Ich habe gerade gestern die erste Trio gehört, mal wieder. Los, Paul, du musst den voll in die Eier hauen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber so das ist die Art gut von Gewalt, die wir sehen wollen, wenn auch nicht spüren wollen. Die Platte ist so weit allem voraus, was in Deutschland zu der Zeit gelaufen ist. Und es ist so eine Schande, dass die Leute nur einen Song von dieser Platte kennen, alle. Das ist so eine. Dann auch noch diesen, ne? Ja, und dann ist es halt auch noch ein Witz, der Song, den sie kennen. Und sie haben ihn nicht verstanden. Und die Platte ist so gut. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die mal anzuhören, der irgendwie auf vorausschauende Musik steht. Und der muss sich halt immer klar machen, in welchem Umfeld diese Platte entstanden ist. Und dann platzt einem eigentlich der Kopf, weil die ist so gut und so modern und so überhaupt nicht 70er, 80er. Also es ist fantastisch. Ja, dieses hier, das war eigentlich von Mammon, aber ich habe es mir auch durchgelesen, und hier steht halt noch so einiges mehr halt drin an Sachen, die da beim RBB los sind. Unter anderem halt das, was ich gerade schon angesprochen habe, das hat hier wohl auch die Zeitung hier, Business Insider, was glaube ich, genau, die haben da so ein bisschen recherchiert und halt herausgefunden, dass es mehrere Leute gibt, die bis zur Rente jetzt vom RBB einfach weiter bezahlt werden, und das sind wohl alles so Sachen, wo die irgendwas wussten und man die irgendwie dann abfinden wollte. Oder der eine, der war irgendwie, ja, irgend so eine Verstrickung, und dann wollten sie ihn weghaben, und dann haben sie ihm halt nicht eine Einmalzahlung irgendwie gegeben, wie halt hier in dem Artikel auch drinsteht, weil das würde auffallen. Auch voll geil. Ja, so. Ja, ich habe so verstanden, dass sie teilweise gar keine Kündigung erst ausgesprochen haben oder gar keinen richtigen Rausschmiss dann inszeniert haben, weil sie wussten, dass sie das rechtlich eh nicht durchkriegen. Also haben sie die Leute einfach weiter bezahlt. Ne? Ja, so, und du kannst sie halt nicht auch irgendwie so loswerden, weil dann musst du ihnen halt was geben irgendwie dafür, wenn die das irgendwie so geregelt haben, und dann geben die denen einfach bis zur Rente weiter Geld, weil das nicht weiter auffällt, weil das sind halt laufende Kosten dann einfach, und ob diese Leute da in so einem riesen Funkhaus, die da wirklich noch rumsitzen und irgendwas tun, das wissen die halt alle nicht. Und man weiß ja auch nicht, warum man den Typen unbedingt raushaben wollte. Ne? Fällt dann also, aber auch nicht so schnell auf, dass da irgendwie die Mitarbeit von irgendjemand fehlt oder so. Ne? Ja, gut, aber ich glaube, da könntest du den gesamten Rundfunk halbieren, und das würde nicht wirklich auffallen. Also ja, jetzt mal ehrlich, produzieren zu wollen, aber gerade die Verwaltung und dieser ganze Kropf, der sich da dran gebildet hat. Ja, aber es ist halt auch wieder so lustig, weil auf der einen Seite hast du halt diese festen Freien, die halt alle naselang irgendwie gegen jedes Recht eigentlich, aber da ist es halt wieder öffentliche Hand, und dann geht das dann wieder. Einfach Ja, aber krass, man quasi muss ja ohne Ende da vielleicht höhere Intendanten und immer was weiter weiß ich, ne? frei drin sind und nicht da nicht rauskommen. Und auf der anderen Seite hast du irgendwelche Leute, die festangestellt sind, aber überhaupt gar nicht mehr da arbeiten. Wo einfach nur noch mitgeschleppt werden bis zur Rente, damit die nicht aufmucken über irgendwas. Und also, ja. Und dann hatten sie noch irgend sowas, wo einer mit einer verheiratet war, was irgendwie keiner wusste und Gag ist. Gewusst haben muss das aber die Chefin vom Rundfunkrat, weil die nämlich eine Pastorin ist, die die getraut hat. Und das Du ist, da, du ja. da. Also. Und das ist zufällig auch diese Dame hier, die jetzt auch zurückgetreten ist. Und zwar mit der Begründung, dass man jetzt ihren Charakter als Seelsorgerin in Frage stellt. Ja, sind die guten moralischen Menschen da beim RBB. Mann, ey. Aber ist auch Haben nicht die gut, wenn die Todesfutter jetzt Zeit gefunden? haben. Dann hocken die zu Hause und machen sich neue Gedanken über Intrigen und so. Sorry, Preis. Ich habe gesagt, die haben ein tolles Foto gefunden von der Dame. Ja, das ist die Bild. Sie sieht hinreichend zerknirscht aus. Frau Pastorin, also mit einer moralischen Verwertung, Verwerflichung oder so, ja? Ja, das werfen sie ihr vor und deswegen ist sie jetzt zurückgetreten, weil es geht Deswegen ja guckst du nicht. so Und um geknirscht. das Ganze mal von außen zu betrachten, vielleicht aus einem anderen Land, haben wir uns die NZZ eingeladen aus der Schweiz. Der Fall Schlesinger, Selbstbedienungsladen ARD. Der Skandal sind nicht die Auswüchse des Systems. Der Skandal ist das System selbst. Für die denkenden Menschen unter uns ist das schon länger Fakt. Aber schön, dass das jetzt auch mal der Mainstream schreibt. Natürlich wird der NZZ gleich wieder vorgeworfen werden, da in einem Boot mit der AfD und den ganzen bösen rechten Rundfunkabschaffern zu sein. Aber ich glaube, die NZZ kann das ab, und deswegen hält sie sich hier auch nicht zurück. Wer Gebühren mit der Androhung von Beugehaft eintreiben kann und daher keinen Druck des Marktes spürt, schaut verständlicherweise nicht so aufs Geld. Schlesinger hat über die Stränge geschlagen, aber sie ging wohl nicht zu Unrecht davon aus, sich gemäß den allgemeinen Gepflogenheiten zu verhalten. Bis zum Nachweis des Gegenteils muss die Öffentlichkeit also vermuten, dass die beim Rundfunk Berlin-Brandenburg aufgedeckten Zustände überall in der ARD anzutreffen sind. Und da widerspreche ich auch gerne dem Deutschen Journalistenverband und allen, die jetzt sich schon wieder vor diese Anstalten stellen wollen, das muss komplett aufgearbeitet werden, meiner Meinung nach. Und zwar am besten von der unabhängigen Kommission, in der eben nicht wieder die gleichen Arschlöcher sitzen, die ihren Freunden dann wieder einen Persilschein ausstellen. Da muss man einfach mal jetzt, gerade in einem Moment, wo hier eh alles auf der Kippe steht in diesem Land, muss man da jetzt mal einschreiten, weil, Das muss einfach zerschlagen werden. ja, Also in der Aufarbeitung braucht dann gewissen niemand. Die Weise sollen aber muss es abbauen oder aufhören zertragen damit. werden. Und mir wäre es ja am liebsten, man würde das mit der gesamten sogenannten Elite tun, dass man halt sagt, okay, ihr habt einfach, ihr könnt es nicht, ihr seid nicht für diese Jobs geschaffen und es gibt da draußen Tausende von Leuten, die eure Jobs für viel weniger Geld machen würden. Diese ganze, ja, Medien-Meshpoke, die wir da finanzieren, es ist wirklich, es reicht doch schon, dass man uns erziehen will und uns Vorhaltungen macht und uns rechts nennt und Nazi nennt und was nicht noch alles. Und dann kommt hinten dran noch raus, dass die das machen, während sie sich eine schöne Flasche Champagner reinziehen und von ihrem Loft im 17. Stock auf den Pöbel runterschauen. Das ist doch nicht wahr. So, am Anfang der Fehlentwicklung steht, wie so oft, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Im Jahr 1986 versah es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer Ewigkeitsgarantie. Das Gericht akzeptierte zwar die Existenz des damals gerade aus der Taufe gehobenen Privatfernsehens, behauptete aber völlig faktenfrei, nur die öffentlich-rechtlichen Sender könnten die Grundversorgung garantieren. ARD, ZDF und Deutschlandfunk genießen seither Verfassungsrang. Die Kollegen und Kolleginnen Schlesingers wären dumm, wenn sie diese Carte Blanche nicht ausnützen würden. Und das Verfassungsgericht arbeitet emsig an der Vervollkommnung des Systems. Der letzte Schlag erfolgte 2021, als das Gericht nicht minder faktenfrei behauptete, in Zeiten vermehrten komplexen Informationsaufkommens einerseits und von einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake News, Deepfakes andererseits, wachse die Bedeutung des ÖRR. Also gerade für den Abschnitt muss ich sagen, da ist das Verfassungsgericht aber ganz schön irgendwelchen Buzzwords aufgelaufen. Meint ihr das Video, das jemand bearbeitet hat und der Giffey vorgespielt hat? Die Beschreibung der Realität aus dem Kinderbuch. Ne? Ja, das ist wirklich, die haben doch gar keine Ahnung, wovon sie reden, die sowas. Also, ich glaube, deren Auftrag und Sinn und Zweck und deren Qualität ist ein Deepfake, aber ein richtig tiefer Deepfake, der allerdings den meisten Leuten trotzdem auffällt. Ja, wie tiefer gefaked ist. Mit dieser Ideologie und um nichts anderes handelt es sich, erklärte Karlsruhe den Widerstand Sachsen-Anhalts gegen die jüngste Gebührenerhöhung für verfassungswidrig. Die Länder müssten die Finanzierung des ÖRR sicherstellen. Die Blockade einer Erhöhung sei daher nur durch alle Länder einvernehmlich möglich. Wenn ein Parlament die Beitragszahler von einer Mehrbelastung schützen will, verstößt es gegen die Verfassung. Ja? Die Rundfunksteuer ist damit die einzige Steuer, welche die Bürger zahlen müssen, ohne deren Höhe über die von ihnen gewählten Abgeordneten festsetzen zu können. Der perfekte Selbstbedienungsladen hat seit dem Urteil des Verfassungsgerichts von 86 eine Selbstbedienungsmentalität wachsen lassen. Sie betrachtet die Zuschauer und Zuhörer nicht als Kunden, sondern als eine Art pekuniäre Leibeigene. Also, das nenne ich mal offen und ehrlich und ohne drumherum zu reden, über was gesprochen, was unsere Medien schon seit Jahren nicht mehr hinkriegen. Ja. Ob die deutschen Parteien bereit sind, den ÖRR zu reformieren? Vermutlich nicht, denn sie profitieren vom Status quo. Zumal in der Kulisse das Verfassungsgericht lauert. Es verteidigt seine Erfindung der dualen Rundfunklandschaft, obwohl die digitale Revolution die Medienpolitik des 20. Jahrhunderts längst obsolet gemacht hat. Da hat es die Schweiz besser. Ein Komitee möchte mit einer Initiative die Rundfunksteuer halbieren. Wie in Deutschland schart sich in der Schweiz eine Mehrheit des Parlaments reflexartig um die halbstaatlichen Sender, die in der Pandemie für ihre unkritische Wiedergabe der Regierungsposition gescholten wurden. Auch helvetische Politiker wissen, was sie an ihrem Transmissionsriemen ins Volk haben. Der große Unterschied zu Deutschland, die direkte Demokratie, macht der Politik Beine. Ja, die NZZ, was würden wir machen ohne sie? Ja? Wir keine Möglichkeit für der Politik da Beine zu machen. Das Ding ist nicht zu reformieren. So. Nicht mit den gleichen. Die reformieren heißt ja nur, sie wechseln, dass der Büro dann nach Hamburg geht. Und ja, so ungefähr. Das wirst, die schießen sich doch nicht selber ins Bein. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das ist wirklich nur noch erschreckend, was hier ans Licht kommt. Ja, habe ich, glaube ich, auch eingereicht. Der Fall Schlesinger beschäftigt natürlich auch die Frauenwelt, beziehungsweise als Frau wird sie ja besonders betrachtet natürlich, in feministischer Weise. Und da hieß es ja mal, oder die geistert so das Argument, dass Gleichberechtigung erreicht wäre, wenn Frauen in Führungspositionen genauso schlecht sein könnten wie Männer in Führungspositionen. Und das ist ja nun offensichtlich erreicht, würde ich mal sagen. Also ist jetzt Feminismus überflüssig, weil alle Ziele erreicht werden konnten oder so. Hier argumentiert man natürlich ein bisschen dagegen, aber im Prinzip ist es, sehe ich es schon so. Ja, das ist dann noch schon ein Artikel, was man über Schlesinger liest. Ist äußerst unangenehm. Sie habe auf die Erhöhung ihres ohnehin hohen Gehalts gedrängt. Ja, genau. Und dann auch noch gierig und gallig. Und inszeniert jetzt den Abgang als Opfererzählung, richtig? Ihre Bezüge möchte sie weiterhin erhalten. Genau. Vielleicht ist das Teil des feministischen Kampfes zu verstehen. Es geht nicht nur darum, Frauen die Möglichkeit zu erstreiten, genauso scheitern zu können wie Männer. Es geht auch darum, zu akzeptieren, dass sie sich oft genug genauso beschissen verhalten. Ja, vielleicht ist mit der Akzeptanz, das habe ich noch gar nicht das Problem gehabt. Jedenfalls ich nicht, aber es ist offensichtlich so gesellschaftlich ein Problem gewesen und das dürfte jetzt ein bisschen steigen. Ja, stimmt. Ja, ich finde es auch lustig, dass sie sich hier auch direkt auf dieses Pro-Quote-Ding beziehen. Das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich. Dass sie ja, dann aber auch eine von den Gesichtern, ne? Ja. Es sind so Ego-Vereine. Also wir schließen uns zusammen, damit wir eine korrupte Lobby bilden können oder so. Weil Netzwerken, ja, das gezielte Netzwerken, das ist auch nur ein anderes Wort für, ja, weiß ich nicht, gemeinsam abziehen oder so, ne? Betuppen, Betrug, weiß ich nicht. Kann man sich jedenfalls vieles darunter vorstellen. Diese Netzwerkerei. Wird ja bei den Männern auch immer sehr kritisch gesehen, von den Frauen speziell angestrebt. Und das war schon immer ein bisschen problematisch. Ja, die machen das ja auch, weil sie dann sagen, dass die Männer das ja angeblich auch alle machen. Die tun sich ja auch nur zusammen alle einfach. Ja, das muss man dann aber im Einzelfall nachweisen. Und das ist der Schlesinger ist das jetzt auf die Füße gefallen. Ja, den Männern ist das noch nicht auf die Füße gefallen. Die Leute tun sich zusammen, weil die sich kennen, weil die irgendwie miteinander studiert haben oder irgendwas. Tun sich ja nicht zusammen. Ja, und dann an so einer einfachen Stelle auch noch mit dem Fernsehen da. Ich meine, wenn sie in der Politik sich durchsetzen müssen, dann muss ja noch was, müssen was leisten oder so. Aber da, an so einer Stelle, da wirst du einfach nur geschubst dann als Frau oder was. Das ist aber auch unfair. Ja, also bei Zapp haben die ja gesagt, dadurch, dass die halt mal Moderatorin war und so, haben die sich halt irgendwie davon versprochen, dass es halt so eine besonders journalistenfreundliche Intendantin dann wird, die... Ja, sie haben die geeignetste Kandidatin zum Hochschubsen ausgewählt, genau. Mhm. Ja, wir haben ja auch gerade gesehen, die ist ja voll die integre Person, ne? Genau, das äußert auch nicht. Prang an Korruption an und so, Selbstbedienungsmentalität. Das, ja, top, wie weit sie da verstoßen hat gegen, gut, ich meine, diese Leute freizustellen und dann zu bezahlen, ist sicher ein Verstoß, aber mit ihrem Shampoos und dem Dienstwagen und so weiter, das kann sein, dass das alles in Ordnung ist, laut Vertrag. Weiß ich nicht, wieso nicht, ne? Wird man sehen müssen. Ja, und was ja diese super tolle politische Berichterstattung angeht, da ist mir diese Woche dieses Jahr mal wieder in die Timeline gespielt worden, weil das jetzt mal wieder irgendwie Jahrestag hatte. 20. August war das hier. Und, Was war das für ein Vorfall? 20. August? 20. August 2017. Und das ist bei mir nach wie vor so als eine der furchtbarsten Kapitel der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung über Amerika hängen geblieben. Und ich spiele das nochmal einen Teil vom Anfang vor und dann gibt es nochmal was da drin. Schande, rufen Tausende. Sie sind gekommen, um einer kleinen Kundgebung von rechten Gruppen zu zeigen, dass sie nicht für die Mehrheit im Land sprechen. Geht nach Hause, fordern sie. Die paar Dutzend Rechte haben sich ausgerechnet in dem Pavillon versammelt, in dem vor mehr als 50 Jahren Martin Luther King eine Rede für die Freiheit der Schwarzen gehalten hatte. Ja, das war diese Geschichte mit dieser Free Speech Demo da in Boston, die sie hier halt, weil da irgendwelche Leute gegen demonstriert haben, als rechte Gruppierung. Und da gab es eine Amerika-Fahne, die da hängt. Und das ist natürlich, wenn du ein deutscher Journalist bist, na, dann kannst du halt nichts anderes tun, als da hinzufahren, eine Amerika-Fahne zu filmen und die Verrückten da zu filmen, die irgendwie meinen, die Rechten sind da oder so. Und ja, das Video von den Leuten da drin, das habe ich jetzt vergessen hier reinzupacken, sehe ich gerade, aber es gibt halt YouTube-Videos davon und das war irgendwie so ein Typ, so ein Indischer, der irgendwie für einen Kongress oder irgendwas kandidiert hat und so eine Hippie-Gruppe, die da drin waren und überhaupt nichts mit irgendwelchen Rechten. Und das Allergeilste, also dann kommen sie hier noch mit Trump und Bannon und irgend so einem Scheiß. Und das Tollste aber an der ganzen Sache war, dass sie sich dann hinterher diese Leute hier zum Interviewen genommen haben mit diesem dicken, na, da haben wir es genau, mit diesem dicken Communism will win Banner hier. Na, also, ja. Ja, die mal fragen, ne? Das sind hier die die vernünftigen Leute. Und wenn die dir erzählen, irgendwelche Leute wären rechts, dann kannst du das ja filmen und versenden. Und Trump und Bannon und das war, nachdem sie ihn gefeuert haben, Trump ihn gefeuert hat, den Bannon, und dann sagen sie ganz düster so, ja, er kehrt direkt zurück nach Breitbart und will den Kampf aufnehmen und also unmöglich. Ne? Kann nicht so viel, ne? Grauenvoll. Also, das ist echt eine Glanzleistung, die Kommunisten da interviewen. Kommunismus ist rot, Blut ist rot. Da sollte man mal drüber nachdenken. Ne? Damit hast du, ohne es zu wissen, eine perfekte Überleitung geschaffen, die ganz schön makaber ist und von der ich mich hiermit distanziere. Alexander Dugin, über den haben wir schon öfter gesprochen, ein Vordenker des russischen Expansionismus und des russischen Machtanspruchs, teilweise auch in den Zirkeln von Herrn Putin unterwegs. Abel wäre jetzt derjenige, der hier ein ganzes Buch erzählen könnte. Wir haben doch mal einen Stream darüber gemacht, ne? Mit ja. Abel auch sogar. Genau. Da kann man das nachhören. Weißt du noch, wie der hieß? Der hat auf jeden Fall den Namen Dugin im Titel. Ah, okay. Und warum ich über den Mann spreche, ist ein Vorfall von gestern. Und zwar hat jemand eine Autobombe offensichtlich gezündet unter einem Jeep. Getötet worden ist dabei die Tochter von Alexander Dugin. Fand ich nur interessant, so, also wie weit in Russland irgendwie anscheinend schon irgendwie ja, die Fronten dann doch entstehen für einen Konflikt, inneren Konflikt, weil irgendwer, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man einen kremlfreundlichen Ideologen vom Kreml aus sprengt, es sei denn, er hat irgendwie durchschauen lassen, Putin irgendwie nicht mehr zu unterstützen oder so. Ja, wundert mich auch gerade, rechtsnationalistisch ist der Putin doch angeblich selber. Es gibt halt dieses Bild, was wahrscheinlich jetzt in die Unendlichkeit gemimt werden wird von Dugin, wo er praktisch neben dem Wrack steht und die Hände vors Gesicht hält vor Entsetzen. Habe ich jetzt schon ein paar Memes gesehen und da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Jemand, der so eine sozialdarwinistische Haltung vertritt, so eine komische wie Dugin, muss man da Mitleid haben, aber womit ich auf jeden Fall Mitleid habe, ist, dass das Leben von einer jungen Frau ausgelöscht worden ist. Weiß nicht, auch wenn sie beteiligt war oder nicht, ist das halt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung, jemanden in die Luft zu sprengen. Und für mich sieht es ja eher aus, als wäre sie Kollateralschaden gewesen. Ja, und jetzt kommen wir zu den großen Brocken, für mich heute zumindest. Also der hat mir echt Angst gemacht, dieser schöne Artikel. Und Teil der Bevölkerung ist nicht mehr sparfähig, ist ein schöner Euphemismus für das, was der Sparkassenverbandspräsident dann später in dem Artikel sagt. Da kann es einem Angst und Bange werden. Wir rechnen damit, sagt er. Also der, was ist er, wo haben wir den Namen von dem guten Mann? Sparkassenpräsident Helmut Schleweis hat hier der Welt Rede und Antwort gestanden, der Welt am Sonntag. Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60% der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte oder mehr monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen. Dieser Teil der Bevölkerung ist dann schlicht nicht mehr sparfähig. Bei 40 Millionen Haushalten bundesweit wären davon also 24 Millionen Haushalte betroffen. Vor einem Jahr waren laut Sparkassenvermögensbarometer lediglich 15% nicht in der Lage, Geld zurückzulegen. Also es geht hier um Sparkassenkunden. Ne? Das sind die Zahlen, die er hat und dann die Projektion darauf durch die Inflation. Also das kann sein, dass das die Realität ist, die uns erwartet, ne? Dass wir halt 60% der Menschen haben, die buckeln gehen müssen, wenn sie nicht verhungern, erfrieren oder ohne Strom da sitzen müssen wollen. Und auf der anderen Seite werden wir Leute haben, die weiter mal für 3 Wochen nach Mallorca fliegen können und echtes Fleisch essen und solche Sachen. Also weiß nicht, wie lange das in Deutschland fliegt. Also bin auch nicht so ganz richtig. Ich verstehe das auch, dieses Experiment, das man hier fährt, überhaupt nicht mehr, muss ich sagen. Der Sparkassenvertreter rechnet für die Herbst und Winter mit einer deutlichen Verschärfung der Situation, gerade bei Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen. Man überlegt oder man schlägt vor, dass der Dispozins gedeckelt werden soll, damit sich die Banken nicht daran auch noch bereichern. Guter Punkt. Ja, aber das, was soll das? Die sind doch eh schon unverschämt hoch. Und die Leute, die Dispo in Anspruch nehmen müssen, die tun mir leid. Also, das ist. Aber wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren, wo 60% nur nur fürs Fressen arbeiten und fürs Heizen. Und wie soll das denn gehen? Wie lange soll das denn dauern? Und soll das auch mal wieder besser werden? Oder wollt ihr euch da irgendwie einrichten mit Patriziern und Plebejern oder was? Und die Plebejer kriegen dann, wenn es wenig zu essen gibt, kriegen sie eine Hafersuppe an der Ausgabestelle oder wie? Tja, Spareinlagen, das ist ein sehr mieses Thema. Schön, dass du das rausgegriffen hast. Das haben viele nicht auf dem Radar, aber es ist erstmal ein Thema, das seit 2014 an sich schon aktuell ist. Seit 2014 sind die Spareinlagen der Deutschen ungefähr ein Sechstel gefallen. So, und wenn wir uns die aktuelle Entwicklung angucken, sind wir jetzt ungefähr auf einem Spareinlagenniveau, wie wir es im Jahr 2008 haben. Das heißt, 13 Jahre Ersparnisse sind quasi abgehoben worden, um die Krisen der letzten Jahre meistern zu können. Und das bedeutet halt, dass dieses Kapital nicht für langfristige Sparanlagen zur Verfügung steht, also Vermögen im Alter aufbauen zu können und solche Sachen, zusätzlich zur Rente. Und es ist halt so, dass viele Leute in Rente gehen und kaum noch Rücklagen und Spareinlagen haben. Das ist heute schon tatsächlich der Fall. Bei unteren Einkommen sowieso. Da gab es ein paar Versuche, die Leute zu aktivieren mit sowas wie der Riester-Rente oder solchen Sachen. Aber das ist ja alles gut. Wie gut das gelaufen ist, habt ihr ja auch alle mitbekommen. Das ist ein langfristiger Trend und der verschärft sich jetzt noch mehr. Ja, und das ist halt so. Jetzt müssen die Leute halt an ihre letzten Ersparnisse, die sie sich abgeknöpft haben, um noch mal einmal im Jahr mit der Familie in Urlaub fahren zu können, müssen sie für die Lebenshaltungskosten ausgeben. Ja. Ne? Und das mit dem Dispozinssatz, ich meine, wir hatten jahrelang historisch niedrige Zinssätze, aber die Dispositions- und Überziehungszinssätze sind immer weiter gestiegen für Privatkunden. Da gab es einfach eine komplette Zinsschere. Ja, weil ihr wisst selber, wie die Dispo-Zinsen sind. Ne? Wenn die der normalen Zinsentwicklung gefolgt wären, müssten die bei 5% sein. Die sind meistens über 12% aktuell, ja. Und ich hoffe, ihr werdet sterben. Und ich hoffe, der Tod holt euch bald. Ach ja, und weil die Leitzinsen jetzt steigen, werden die Dispositionszinssätze auch steigen, wenn die Banken nicht auf Marge verzichten wollen. Ja, in England gibt es ähnliche Probleme. Strom und Gas nicht bezahlen. Aktivisten rufen in einer Energiekrise zu Boykott auf. Ja, in Großbritannien sind die Durchschnittshaushaltskosten für Energie von 2.000 Pfund auf 4.000 Pfund ungefähr gestiegen. Bald werden 5.000 Pfund erreicht werden, wird prognostiziert. Wo ist denn die Ursache bei den Engländern? Genau das gleiche wie bei uns. Kein großer Unterschied. Und obwohl die sich selber durch Gas versorgen wollen, die grundlegenden Strömungen sind genau die gleichen. Die sind europaweit. Aber die haben doch noch hier ihre Kernkraftwerke, oder? Ja, aber generell, die haben auch den Trend zu erneuerbaren Energien, die ganzen Energieförderungen, die ganzen Umlagen für die Industrien, das schlagen die auch nicht in einem großen Umfang, wie wir das hier machen in Deutschland drauf, aber tun sie auch. Und auch wenn die sehr viel Gas selbstständig noch produzieren können, beziehungsweise fördern können, sind sie auch auf Importe und auf aktuelle Marktpreise abhängig, vor allem weil die Vertragsstrukturen in Großbritannien generell eher kurzfristig orientiert sind, da wir waren ja eher langfristig orientiert. Diese langfristige Orientierung wurde ja jetzt per Ordre Habeck aufgehoben. Deswegen gab es diese Veränderung, sonst wäre die ja erst in einem halben Jahr gekommen. Aber ja, interessant, die Leute, die dort zum Boykott aufrufen, das hat in Großbritannien übrigens eine Tradition, um gewisse Gesetzprozesse in Gang zu bringen, dass es manchmal wirklich so Massenbewegungen gibt, wo ein paar Millionen Leute irgendwas boykottieren, sei es Steuerzahlungen, sei es Gebührenzahlungen, sei es andere Sachen, in dem Fall jetzt Energiekosten. Natürlich wäre es weiterhin so, dass die Leute dann von ihren Energieversorgern gekündigt werden würden, die Tarife würden erhöht werden, die müssten es natürlich nachzahlen, aber der Ruf wird in England jetzt halt sehr laut, dass da halt der Staat denen irgendwas geben soll, dass halt die Umlagen vom Staat bezahlt werden sollen, beziehungsweise dass halt die Leute Zuschuss bekommen wollen. Selbst manche Energiekonzerne sagen, ja, wir haben da ein Problem, wenn die Kunden nicht mehr zahlen, rutschen wir selber in Insolvenz, könnten wir dann nicht temporär mal eine Preisobergrenze für Gas und Strom einsetzen, sagen teilweise die Unternehmen in Großbritannien, was interessant ist. Und ja, diese Don't Pay UK-Bewegung erreicht langsam ein bisschen Fahrt und gestützt wird sie allerdings aus dem linken Milieu in Großbritannien. Ja, es handelt sich um die militante Linke mit Verbindung zu den radikalen Umweltschützern Extinction Rebellion, lustig, und Anhänger des früheren Chefs der Labour-Partei Jeremy Corbyn, also eher aus dem linken Spektrum. In Deutschland besteht die Linke eben nur aus Oberschicht. Ja gut, ich meine, die Linkspartei hat ja auch gewisse Forderungen gestellt. Allerdings, wie realistisch diese Forderungen sind, ist eine Sache. Und wie ernst sie das meinen, ist nochmal eine andere Sache. Und natürlich haben die keine große Lobby. Ja, also die linke Strömung in Großbritannien, wenn man die Grünen, die SPD und die Linkspartei zusammenzählen würde, wäre das ungefähr das. Ja, und die Linkspartei wäre halt, ist im Vergleich zu den Strömungen da in Großbritannien sehr, sehr, sehr klein. Und in dem Artikel steht natürlich sympathischerweise auch dazu noch, in Deutschland rufen bereits die Partei Die Linke und Protestgruppen vom rechten Rand zu Energieprotesten auf. Und natürlich, es gibt bald den Wutwinter in Deutschland. Nicht in Großbritannien, da ist das einfach nur Don't Pay UK, ein Boykott, und hier ist es der Wutwinter. Ja, also, ich finde es lustig, wie der Blick aufs Ausland. Ja, Methoden, um die Leute ruhig zu halten. Schärft. Im gleichen Artikel wird das halt hier so beschrieben, dass es in Deutschland ganz schlimm ist. Ich empfehle jedem über 18 Jahren eine Tollwutimpfung vor dem Herbst. Jo. Ja, von wegen, ob die das bezahlen werden, beziehungsweise dass sie das nicht weigern, das zu bezahlen, das kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich vor allen Dingen mal in so Firmen wie BASF reinversetzt. Dann wird auch klar, wieso. Und ich kriege dann eine Rechnung von dem Habeck über 3,5 Milliarden Euro. Ja, also eben. Und sollen das dann bezahlen, einfach so. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Die werden wahrscheinlich erstmal vor Gericht gehen und sich das bestätigen lassen oder sonst irgendwas. Also da würde ich auch anstelle von BASF, würde ich glaube ich auch 50 Anwälte drauf ansetzen, da mal zu gucken, ob man nicht irgendwas machen kann. Also so einfach wird das glaube ich nicht, wie der Habeck sich das hier vorstellt, mal eben bei der Papierbranche 1 Milliarde abzusammeln und bei der Chemieindustrie 3,5 oder 5. Da muss man einfach mit rechnen, dass sie sich dann wehren dagegen. Wundert mich überhaupt nicht. Ansonsten muss man damit rechnen, dass, ja, weiß ich nicht genau, dass dadurch eine Preiserhöhung passiert, also Teuerungen einfach passieren. Wie groß sie dann werden, das muss man sehen. Und ob BASF dann international mit ihren Produkten noch wettbewerbsfähig ist und so weiter und so fort. Und das ist momentan, tatsächlich das irgendwie in allen Branchen, dass diese enormen Preissteigerungen an allen Ecken ganz viele Betriebe unwirtschaftlich machen und die dann irgendwie ihren Laden zumachen, die nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das ist in Rekordgeschwindigkeit. Ne? Bitte? Die können die Preise nicht am Markt verlangen, die Betriebskosten decken würden. Das ist doch wettbewerbsunfähig. Das heißt doch, dass man einstellen kann. Dann kannst du aufhören, wenn du nicht konkurrenzfähig bist Internet am Markt, dann kannst du es auch lassen. Hätte sich die BASF frühzeitig impfen lassen. Ja, stimmt. Nee, dann wäre das alles nicht passiert. Der Witz an der ganzen Sache ist ja der, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt einfach sagen, okay, wir schalten einfach die Produktion ab, verzichten dadurch auf die Stromlast und damit entlasten wir das System und kriegen sogar die kriegen dann im Endeffekt Geld vom Staat dafür, dass sie die Produktion stilllegen als Ausgleich, als Gewinnverlustausgleich. Ja. So Aluminiumindustrie und so. Ja, die schalten einfach runter und kriegen quasi das, was sie an Gewinnspanne hätten, vom Staat bezahlt. Das ist ja nicht nur bei der Aluminiumindustrie so, das ist bei allen Unternehmen, die nicht EEG von der EEG-Umlage befreit wurden, ist das so. Und deswswegen wird der Witz an der ganzen Sache sein, die werden die Mehrkosten von 3 Milliarden auf der einen Seite sehen. Dann werden sie sagen, okay, wie viel kostet das denn einfach, wenn wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und die Betriebe einfach nur auf 50% fahren und die anderen 50% uns über diese Umlage vom Staat zurückholen. Also die Rechnung wird meiner Meinung nach nicht aufgehen, weil die Unternehmen viele Möglichkeiten haben, einfach ihre Produktion runterzufahren und dann Geld quasi vom Staat einzufahren, dass sie halt das System entlassen, in Anführungszeichen. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass abgesehen von den Effekten mit Krieg und so weiter, der große Startschuss für die große Verteuerung, dass das die CO2-Steuer war. Ne? Das kann man an den Daten ganz klar sehen. Ne? Da hat sich in dem Moment haben sich die Preise verdoppelt ungefähr. Und Ja, das ist dann eben damit dann schwierig, beziehungsweise das war dann noch nicht das obere Ende. Also danach kamen noch die weiteren Effekte, die das Ganze dann eben vervierfacht, versechsfacht, verzehnfacht haben teilweise. Ursache, wie gesagt, der erste große Auslöser war aber CO2-Steuern. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nicht wieder besser abschaffen sollten oder so. Noch dazu ist es ja auch eine große Umverteilungsmaschinerie nach China und so weiter. Und dementsprechend sagt auch Frau Nahles, die jetzt die Bundesagentur für Arbeit wohl leitet, dass wir uns diese bisherige Form des Wirtschaftens nicht mehr leisten können. Ansonsten hat sie noch so ein paar Plattitüden abgelassen, die ich genauso bemerkenswert schlecht fand wie diese. Ja, aber eben nichts sagen. Ne? Die hat jetzt aber trotzdem die Leitung der Bundesagentur. Also da geht es filzmäßig einfach weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Da werden einfach die jetzt per Filz irgendwie am ehesten dran sind, werden dann an die entsprechende Position gesetzt. Und wie das dann läuft, ist scheißegal. Ne? Oder ob die geeignet ist oder sonst irgendwas. Die blöde Nahles ist doch wirklich nicht für sowas geeignet. Kannst mir erzählen, was du willst. Also, wenn die überhaupt für irgendwas geeignet ist, aber dafür doch ganz sicher nicht. Ich weiß nicht. Die hatte sich Ja, doch wie ist mal die richtige als Plattitüdenabsonderung, macht die da, ne? Was warme weiß ich Worte da? zum kalten Ofen, sage ich dann nur. Die war doch als Clown mal irgendwo. Das war Da ganz gut, finde mal ich, das sehr hat sie gut Karneval, gemacht. ja. Ja, genau, das war gut. Da hat sie für mich auch hingepasst. Schade, dass sie da nicht mehr gemacht hat. Ja, der Wolfgang. Genau, da gab es so ein Hast bisschen das du übliche Gekreische mitgeschnitten, dass der natürlich wieder. Baum Der, ja, da. der ist doch immer da. Wenn irgendwer in der Ach, der FDP was blöde Baum, Vernünftiges macht, kommt der Baum um die Ecke und sagt, pfui, pfui, das wird uns alles ey. kosten, und Mareile riecht sich auch drüber auf. Ja, auf jeden Fall lese ich mal was vor aus dem Artikel. Ist ein Plusartikel, die Welt weiß schon, wo sie Geld machen kann. Und zwar: Ich habe emotional großes Verständnis für jeden, der angesichts der verbrecherischen russischen Angriffskrieges ein Ende des russischen Rohstoffbezugs fordert. Einige meiner Kritiker bei Welt und anderswo scheinen aber der Meinung zu sein, dass wir unserer moralischen Verpflichtung gegenüber dem heldenhaften Verteidigungskampf der Ukrainer dadurch gerecht werden, Putin weiter überteuertes Gas abzukaufen und ihm gleichzeitig das Argument zu liefern, unsere Volkswirtschaft am langen Arm verhungern zu lassen. Putins Kriegskasse bleibt gefüllt, das grausame Schlachten in der Ukraine geht weiter und unsere Möglichkeiten zur Unterstützung der Ukraine werden geringer, während in Deutschland die sprichwörtlichen Lichter ausgehen. Wer genau ist in dieser Gemengelage eigentlich in Anführungsstrichen Putins nützlicher Idiot? Fragezeichen. In den Tagen nach dem Start der Invasion hätte es verschiedene Möglichkeiten der sauberen, in Anführungsstrichen, Reaktionen gegenüber Russland gegeben. Eine wäre gewesen, sofort jeden Bezug von Rohstoffen aus Russland zu stoppen. Das war Robert Habeck, der solchen Forderungen damals eine klare Absage erteilt hat und klarstellte, es gehe hier nicht um, in Anführungsstrichen, individuelle Komforteinschränkungen, sondern um gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Schäden in Anführungsstrichen schwersten Ausmaßes. Ich hielt das damals Aber. für richtig und tue das heute noch. Ein Gasembargo unsererseits wäre derzeit unverantwortlich. Wer mir insoweit folgt, der wird schwer erklären können, warum wir eine Pipeline geschlossen halten, während wir für die Nord Stream 1-Turbine sogar Ausnahmeregelungen von den Sanktionen erwirken. Natürlich sind die technischen Probleme bei Nord Stream 1 vorgeschoben. Aber warum machen wir es dem Kreml so leicht, damit durchzukommen? Wenn Nord Stream 2 offen ist und trotzdem kein Gas kommt, wird die planvolle Schwächung unserer Volkswirtschaft durch Putin für den letzten Zweifler offenbar werden. Wenn aber Gas fließt, machen wir unseren Speicher voll und konzentrieren uns auf die Herkulesaufgabe der nächsten Monate. Die schnellstmögliche Unabhängigkeit von russischem Gas, und dann können wir alle Leitungen dicht machen. Ja, das schreibt er unten noch ein bisschen mehr, aber das war jetzt nur der Auszug, den ich woanders gefunden habe. Kubicki vor Präsident. Ja, aber was wirft denn da an die Wand für die nächsten Monate? Was soll denn da passieren? Da passiert doch nichts in den nächsten Monaten. Die bauen vielleicht Flüssiggasterminals und dann fahren diese scheiß Riesentanker für was weiß ich, wie viele Tonnen Schweröl über den Atlantik, um uns das Zeug hierher zu schaffen. Das wird das Klima aber so fucking retten, dass die Luisa vor Freude irgendwie Klar. Boah, das ist so öko. Aber wir brauchen doch die Erneuerbaren. Und dann. Genau, und hier haben wir eine Dame, die gerade wieder bestätigt wurde als Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist ein kleiner Blick in die Geschichte. Warum gründen wir eine Klima- und Umweltstiftung, kriegen wir jetzt hier erklärt. Es geht uns darum, Umwelt- und Klimaschutzprojekte voranzubringen. Aber die Musik reicht doch schon. Also eine politische Ansprache mit Musik im Hintergrund, oder was? Wer hat das abgenommen? Das ist ja wohl... Oh. Ja, aber weiter. Große Projekte von Unternehmen, große Projekte der Wissenschaft, der Vereine und Verbände, aber auch viele kleine Initiativen und vor allem die breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beim Klimawandel zu unterstützen. Ich denke, wir wollen den Klimawandel aufhalten. Jetzt sollen wir die Beteiligung der Bürger dabei unterstützen, verstehe ich nicht. Ja, was wir hier gerade gehört haben, ist ja, ne, die ganzen Vereine und Firmen und so, und alle werden sie gestärkt durch die Klimastiftung. Ist das nicht toll? Klingt doch voll gut, oder? Nach dem Rat für Umwelt und Natur, der Jugendlichen, nach dem großen Waldprogramm, der nächste, dritte große Schritt für mehr Klimaschutz und mehr Umweltschutz. Ein Waldprogramm, da bin ich dafür. Sollte man in den Wald gehen. Der dritte große Schritt. Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen mit zwei Umweltstiftungen. Den Ostsee-Stiftung von Nord Stream, die mit der ersten Ostsee-Pipeline diese Stiftung gegründet haben und gute Projekte mit den Umweltverbänden voranbringen. Und jetzt zur zweiten Ostsee-Pipeline soll diese neue Stiftung kommen. Nach unserer festen Überzeugung ist es richtig, aus Atomkraft auszusteigen, aus Kohlekraft und auf erneuerbare Energien zu setzen. Auf dem Weg dorthin brauchen wir als Brückentechnologie das Gas aus der Ostsee-Pipeline. Kann die Stiftung bei der Fertigstellung der zweiten Ostsee-Pipeline helfen? Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline wird bedroht durch amerikanische Sanktionen aus eigenem wirtschaftlichen Interesse der Amerikaner. Deshalb wäre es wichtig, diese Sanktionen zurückzunehmen. Ja, wir räumen der Stiftung die Möglichkeit ein, der Ostsee-Pipeline zu helfen. Sie wird nicht die Pipeline bauen und auch nicht betreiben. Sie kann einen kleinen Beitrag leisten, die Pipeline zu unterstützen. Ich dachte, Vereine und so und nicht Pipelines. Was ist hier falsch? Unser Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Klima- und Umweltprojekte. Und ich weiß, es liegt vielen Menschen in unserem Land am Herzen. Und deshalb lade ich ein, diese Stiftung mit guten Ideen zu unterstützen. Das klingt für mich, als würden sie die Sanktionen von Amiland abschütteln und haben deswegen Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Also, hey. Gute Idee. Ja, ich meine, die ganze Pipeline-2-Stiftung ist ja ziemlich in Ungnade gefallen, weil die ja, um es kurz zu sagen, weil ja im Endeffekt gesagt wurde, gut, die wurde nur benutzt, um Sanktionen zu umgehen und um russisches Geld zu waschen. Tor. Ja, klingt richtig. Überlegt euch auch mal, was das für ein Milliardengrab ist, diese Nord Stream 2 Pipeline. Ne, wie viel Geld ist da reingeflossen? Ne, 8,2 Milliarden nur für den Bau plus alles drumherum? Naja. Ne? Das machen wir ja gerne, so Milliardensachen wegschmeißen. Ne? Atomkraftwerke, Pipelines, alles auf dem Müll. Ne? Was sind gerade einem soll Geld? Plastikmüll vermeiden. Oh, ich habe gehört, Krankenhäuser sind auch, beinhalten auch radioaktives Material. Lass mal alle abreißen. Das kommt ein Wort als nächstes. Zu schwesig, ja. Wie sieht die aus? Genau. Das war eine hübsche, das war eine richtig hübsche Frau. Du hast immer nur die Dame ohne Beine gesehen. Um nochmal auf den Fehler machen viele Leute. Guck dir mal ein Ganzkörperfoto von der Frau. Um nochmal auf das Krankenhaus. Ja, ich meine ja auch nur das Gesicht und so weiter, die Erscheinung in dem oberen Bereich meinetwegen. Aber diese Frisur, die macht sie wirklich hässlich. Das ist doch, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob sie transsilvanische Frisuren tragen kann, ohne kulturelle Aneignung zu bekommen. Ja, sie wollte keine Barbie mehr sein, aber so schlimm ist das nun auch wieder nicht gewesen. Jetzt sieht sie aus wie Gary Oldman. Vielleicht kommt das auch von ihrer Krebserkrankung. Also, ach so, scheiße. Das kann natürlich sein. Dann ja, die hat sie ja überstanden. Zurück. Tut mir leid. Auf jeden Fall, aber danach war sie auf jeden Fall ein bisschen fertiger als vorher, sagen wir es mal so. Ja, und was ich jetzt im Krankenhaus sagen wollte, wahrscheinlich, ja, genau, also Stichproben haben ergeben, wenn man sich eine halbe Stunde vor das Krankenhaus stellt, kommt da jede Menge Kranke raus. Und das kann ja wohl kein Zufall sein. Vielleicht hängt das ja im Zusammenhang mit dem Radioaktiven, was sie da haben. Du hast recht, das sind Zusammenhänge, die habe ich noch gar nicht bedacht. Ja, und das Mikroplastik vor den ganzen sterilen Verpackungen. Aber so Zusammenhänge, was wir hier jahrelang gehört haben, scheint es gar nicht zu geben. Wir lernen ja von Quarks WDR, das ist nicht das Satireformat. Und den lernen wir hier Strom sparen. Straßenlaternen abschalten, Doppelpunkt, bedroht das unsere Sicherheit? Fragezeichen. Dann haben wir hier ein blondes Mädchen, denke ich mal. Oder ist das jemand mit Kopftuch? Könnte natürlich auch sein. Ich würde sagen, es sind Haare. Und das Mädchen denkt sich, oh, alles dunkel, ist das gefährlich, wenn ich unterwegs bin? Und Quarks sagt, eher unwahrscheinlich, Ausrufezeichen. Internationale Studien zeigen, dass es mehr oder weniger Straßenbeleuchtung kaum Einfluss auf die Zahl der Gewaltdelikte hat. Kaum. Anderes Wort für, es hat Einfluss auf die Zahl der Gewaltdelikte. Ja, eben, aber ist ein Riesenproblem. Keinerlei Einfluss auf die Zahl der Unfälle oder anderer Sachen. Und wir haben auch nicht schon noch vor ein paar Jahren die Geschichte gehabt, da in Frankfurt, wo jemand in dem dunklen Unipark irgendwie Leute angefallen hat und sie dann gesagt haben, bitte nicht mehr durch den dunklen Unipark gehen und so. Das sind doch nur alte weiße Männer, die nachts nach Auto fahren, hallo? Also, ja, und auch sind das meistens wahrscheinlich auch weiße Frauen, weil die Frauen of Color, die wissen ja, dass das draußen eh so gefährlich ist wegen die Nazis von der Buchmesse, dass sie da gar nicht mehr rausgehen. Ja, aber du musst das so verstehen, wenn Straßenlaternen an sind und ein paar sind ausgefallen, dann läuft man ja da lang und dann müssen sich die Augen erstmal an die Lichtverhältnisse anpassen und dann sieht man die Leute nicht. Wenn generell alles dunkel ist, dann werden wir bald eine Nation von Leuten, die Katzenaugen haben und in der Dunkelheit gucken können. Überleg mal, wie viel Strom wir damit sparen können. Muss man nur mal drüber nachdenken. Dieser Hinweis auf die Evolutionsbiologie wurde gesponsert von der Marktradikalen Partei. Bei der waren wir nämlich gestern zu Gast in einem kurzen Stream, der Chris und ich. Und wer den noch nicht gesehen hat, findet ihn unter die Marktradikalen auf YouTube. Kurzer Stream ist gut. 2,5 Stunden, glaube ich, ne? Doch kurz. Was gar nicht so hast. Du 18 Kernkraftmythen. Jetzt aber los hier. Ja, habe ich mitgebracht. Der junge Mann hier hat den Harald Lesch widerlegt. Der Harald Lesch setzt sich einmal ins Fernsehen und erzählt dann, was richtig und was falsch ist. Und in dem Fall hat er wohl ein bisschen ins Klo gegriffen, beziehungsweise eigentlich hat er ziemlich üble Propaganda verbreitet, sagt der junge Mann. So war also er selber womöglich Kernkraftgegner. Ja, und hat er insgesamt 18 Punkte zusammengetragen, die eben von Lesch nicht korrekt dargestellt wurden. Also es ist natürlich immer so ein bisschen das Übliche, das ist dann teilrichtig oder es ist nur in der und der Darstellungsweise richtig oder nur wenn man so und so drauf guckt, ist es richtig oder so. Es ist nicht alles falsch und nicht alles gelogen oder so, aber es sind auch richtige Falschdarstellungen und auch Lügen irgendwie dabei. Oder eben falsche Informationen, je nachdem, wie man das dann sieht, weil im Fernsehen die sind ja auch nicht perfekt, die können ja auch mal was falsch machen, ist schon klar. Aber hier gleich 18 Stück in 2 Videos oder so, 18 so üble Fehler, das riecht dann schon ein bisschen danach, als sollte man eben den Leuten die Kernenergie ausreden. Und das habe ich so gedacht, wenn der Lesch jetzt sowas macht. Und einen Tag später habe ich so einen Bauern gesehen, der sich total über diesen Hirschhausen aufgeregt hat, was der alles über Landwirtschaft für blödes Zeug erzählt hat. Wenn uns das öffentliche Fernsehen auf diese Weise keine Wahrheiten beibringen kann, also wenn sie eben auch nicht die Deutungshoheit haben und sie nicht beanspruchen können, weil sie nicht in der Lage sind offensichtlich, ja, dann sollten sie da mal von ablassen, ne? Also dann läuft ja alles auch falsch. Was sollen denn dann wird die Politik ganz anders gemacht, als die Wahrheit ist oder als die Wahrheit und die wirklichen Verhältnisse es bedürfen würden und so. Also ganz bescheuert. aber auch ein Indiz dafür, eben, was so medial falsch läuft. Ich kann den Artikel nur empfehlen, ich würde jetzt auf keinen speziellen Punkt hier eingehen, aber es sind alles diese Mythen von wegen, dass das teurer wäre, dass das ultra gefährlich wäre und dass es irgendwie strahlenkrank machen würde und so weiter. Es ist alles nur unter bestimmten Bedingungen der Fall und ja, ich muss sagen, da habe ich mir halt auch selbst, habe ich selbst noch mal ein bisschen was gelernt. Ja, das ist, was du gesagt hast mit den Punkten, gerade in Wissenschaftssendungen sollte man vielleicht über die Kernkraftmythen sprechen. Oder man sollte einfach mal vergleichen, okay, stellen wir doch mal einen Kernkraftwerk. Wir sollten mal die Leute zu Wort kommen lassen, alle Seiten. Sollen einfach mal alle Seiten bringen, ne? Alle Seiten zu Wort kommen lassen. Bei dem Klima ist es ja genauso. Das kommen ja auch immer nur so ein paar Leute zu Wort, die mir das gleich erzählen oder so. Und selbst wenn das eine falsche Gewichtung ist, oder wie es dann heißt, dann ist es eben eine falsche Gewichtung. Aber das ist doch egal. Gerade über die Dinge, die eben nicht geklärt sind, muss man sich besonders lange unterhalten, ob das dann eine falsche Gewichtung ist, dann ist, finde ich eigentlich egal. Ne? Next. Ja, der NDR beruhigt uns ja alle und hat nämlich geschrieben, die Speicherfüllstände werden ausreichen, um durch die heizintensiven Monate zu kommen. Ist das nicht schön? Ist also alles kein Problem. Also dann nicht. Und deswegen, die haben doch gesagt, das reicht sowieso immer nur für einen Monat oder so. Deswegen sagt ja auch einer von zwei Spitzenkandidaten der Grünen, Gasspeicher schneller gefüllt als nach dem Gesetz. Damit ist klar. Und dann das Zitat, was ich gerade schon gemacht habe. Extremer Stresstest, Worst Case kommt nicht, keine Laufzeitverlängerung. Und die haben erst gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir machen erst einen Stresstest, um zu gucken, wie es aussieht. Und jetzt sagen sie, nee, wir brauchen den Stresstest gar nicht, weil wir haben ja die Gasspeicher. Genau, alles wird gut. Und das ich habe so verstanden, dass der Stresstest durchgeführt wurde und der Worst Case nicht kommt. Sorry, wenn ich das jetzt so einen schiefen Vergleich mache, aber diese Gasspeicherdiskussion, das ist so wie Inzidenz bei Corona. Ne? Hast du 600, hast du 1000, oh, alles über 100 ist gefährlich. Das Einzige, was hilft, und ich habe das schon mehrfach gesagt, ist eine Impfung im Abstand von 3 Monaten. Genau. Was anderes wird sie vor der Kälte nicht retten. Ich bin es auch leid, immer die gleiche Geschichte erzählen. Ja, aber Herr Lauterbach, wenn ich doch jetzt, wenn mir doch jetzt kalt ist und ich kriege Fieber, dann... Ist das doch dann gut, haben oder? Sie sich nicht impfen lassen. Ja, aber dann muss ich doch nicht heizen. Ist doch gut, oder nicht? Dann sollten Sie die zusätzlich erzeugte Wärme der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ja, okay, jedem, der möchte, den umarme ich dann mit Fieber. Aber nur, wenn er geimpft ist. Eine der wenigen Auswahlmöglichkeiten, die du dann gewählt hast. Es ist schön, wie sehr sich der freut, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ja, weil das ist wirklich so. Yeah, das macht mich glücklich. Früher hat man gesagt, sein Gesicht sei ein Gesicht, das einer gewissen Schuhmarke und deren Werbeslogan gleicht. Das ist jedenfalls dieses Gesicht, was hier jetzt in Niedersachsen an jeder zweiten Laterne hängt. Alter, das würde ich nicht aushalten. Das sage ich auch nicht aus. Ich finde das schon immer, bei mir hängt ja dann immer hier Helge Braun. Lind, das finde ich schon Folter Helge genug. Lind, oder wie? Helge Lind, oder wen meinst du? Nee, Helge Braun hängt bei mir, der ehemalige Kanzleramtsminister, der große Dicke, der nie was gesagt hat. Ach und so. Wenn immer das gesagt hat, was die Angela gesagt hat. Okay, kenne ich gar nicht. Der ist mein Wahlkreis. Den kennst du. Das ist mein Wahlkreiskandidat. Der war in der Regierung im Endeffekt. Den musst du eigentlich kennen. Der Name sagt mir nichts. Das ist so ein großer Dicker, der immer mit so einer fast kahlen Platte, der immer freundlich gegrinst hat. Ja, der Einzige, den ich kenne, auf den diese Beschreibung passt, das ist doch dieser aus dem Saarland. Du meinst den Altmaier, ne? Ja. Nee. Du hast den nie gesehen, weil er immer die graue Eminenz war. Der ist halt Kanzleramtsminister gewesen, kein Ressortminister. Ja, weil der Dings war doch auch mal Kanzleramtsminister, oder nicht? Ja, dann google doch mal Helge Braun. Okay, mache ich irgendwann mal. Aber auf jeden Fall, ja, das ist hier halt Zustand in Niedersachsen, die Grünen und dieses... Wir krempeln die Ärmel hoch und bye bye. Und das andere Ding mit dem bye bye ist bye bye CO2, steht überall drauf. Ich hoffe, da hat schon jemand bye bye Wohlstand, bye bye irgendwie. Ja. Nee, das war jetzt gar kein Problem, das sagt er ja. Ne? Das ist ja alles hier gar kein Problem und keine Verlängerung und alles super. Und wir krempeln die Ärmel hoch und endlich machen, Leute. Endlich machen. Wir brauchen überhaupt nichts tun. Also endlich machen. Einfach so weiter wie bisher. Endlich mal machen. Endlich mal umsetzen. Drei Monate. Weiter, vorwärts, Ärmel hoch. Vorwärts in die Utopie. Endlich machen. Ich habe da ein ganz komisches Bild gerade im Kopf, aber ja. Ja, und seine Kollegin wollte ich euch auch mal geben, Teil von ihrer Vorstellungsrede. Fand ich auch sehr schön. Ich das alles gesehen. Eigentlich wollte ich die von ihm sehen, aber die habe ich nirgends gefunden. Und deswegen habe ich mit ihr vorlieb genommen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass ich meinen Kindern regelmäßig erklären muss, warum wir Erwachsene es nicht hinkriegen, ihre Zukunft zu sichern und unsere Zukunft endlich aktiv zu gestalten. Ja, wisst ihr Bescheid. Wieso? Du kannst ihnen doch die ganze Zeit erklären, dass wir das nicht tun. Also erst müssen wir den Kindern erklären, wir verbocken alles, und dann müssen wir den Kindern erklären, ja, wir verbocken es doch nicht. Ja. Also vielleicht lass ihr das erste einfach mal. Sie weiß einfach nicht, wie sie den Kindern erklären kann, dass die Mama gar nicht machen kann, dass alles gut wird. Weil diese dummen Drecksleute da draußen in Niedersachsen sie nicht wählen wollen. Aber wer weiß, vielleicht sind die ja wirklich so blöd. Ja, wie das ja war, zuletzt gab es ja eine große Koalition in Niedersachsen, die sich nicht riechen konnte, also die haben ja so ziemlich überhaupt nichts mehr gemacht, Stillstand seit etlichen Jahren, muss man schon fast sagen, weil ja die halt nicht miteinander klarkommen. Und davor gab es ja Rot-Grün in Niedersachsen, was eine knappe Mehrheit von einer einzigen Stimme hatte im Landtag, einer einzigen Person. Und das wurde ja dann dadurch beendet, dass die eine Dame von den Grünen dann zur CDU in die Fraktion rüber gewechselt ist. Und das hat dann halt die gesamte Regierung gesprengt und zu vorgezogenen Neuwahlen geführt. Und ich bin mal gespannt, welches Ei man uns da dieses Mal ins Netz legt. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich kann das ganz schwer einschätzen, weil die AfD war ja auch im Landtag und denen ist ja ihre ganze Fraktion zerbrochen, einmal in der Mitte durch. Und ja, also ob die jetzt nochmal wieder gewählt werden, das, was von denen übrig geblieben ist, weiß ich jetzt nicht so, weil kam mir natürlich auch nicht so vor, dass das jetzt unbedingt so die umgängliche Hälfte dieser Fraktion war, die da jetzt als AfD halt verblieben ist. Und ja, keine Ahnung, ob die Leute denen da nochmal das Vertrauen schenken. Und die anderen, ja, die eine Fraktionsvorsitzende ist ja jetzt zum LKR gewechselt. Da hatten wir auch mal ein Video von der. Das ist die Frau, wie ist sie nochmal? Ja, eine von den, ich glaube sogar die einzige Frau, die die hatten. die ist jetzt bei der LKR-Partei. Aber ich denke mal nicht, dass die in den Landtag kommen. Also, und die Linkspartei ist bei uns auch nie im Landtag. Also, da ist Niedersachsen relativ vernünftig, was das angeht. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob es die FDP nochmal schafft. Weil wenn die Bundesstimmung so schlecht ist, dann war es meistens immer so, dass die FDP in Niedersachsen auch auf die Mütze bekommen hat. War ja schon ein paar Mal auch nicht im Landtag vertreten. Und das fürchte ich dieses Mal fast auch wieder. Aber ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen. Keine Ahnung, was da passieren wird. Im Oktober ist die. Na, es wird eine von den drei austauschbaren Parteien die stärkste Fraktion werden. Ja, wahrscheinlich, aber es liegt meiner Meinung nach auch daran, dass eben so viele Leute nicht mehr wählen gehen. Das kann man ja nochmal sehen im Oktober, ob das sich das bestätigt, aber es ist ja doch in den Jahrzehnten immer weniger geworden. Und das hat auch damit zu tun, dass eben viele Leute nicht glauben, dass ihre Stimme was bewirkt. Und das hat vielleicht wiederum was damit zu tun, dass wir eine 5%-Hürde haben. Also wenn ich wüsste, dass meine Partei auch mit 1% vielleicht schon reinkommt und ich dann einen Vertreter habe, der meine Stimme da irgendwie multiplizieren kann, wie das heißt, dann wird das mich das schon eher interessieren zur Wahl zu gehen. Wenn ich nur Rot-Grün kriege oder Schwarz irgendwie, dann interessiert mich das nicht mehr. Das ist ja geschichtlich bedingt. Wir wollten halt nicht mehr so eine Splitterparteienlandschaft wie in der Weimarer Republik. Ja, und? Also das ist die Frage, was ist denn da so schlimm gewesen? Die Weimarer Republik hat den halt... Aber was ist denn bei der Weimarer Republik nochmal genau rausgekommen? Ach ja. Ja, aber das ist ja nicht der Grund dafür. Das glaube ich kaum. Warum sollst du das zusammenhängen? Ja, das braucht man jetzt aber nicht. Ja, ist zumindest eine der Lektionen, die unsere verfassungsgebende Organe dazu bewogen haben, das hier jetzt anders zu machen. Klar, das ist der Ursprung, ne? Also, ich weiß aber überhaupt nicht, wie mit dieser politischen Klasse noch irgendein Staat zu machen sein soll. Das sind alles Leute, denen doch im Endeffekt kaum noch, also ich weiß, wer sind die Leute, die denen vertrauen? Wie doof ist man oder wie schlimm muss es noch werden? Sehen die diese Projektionen nicht, die überall erscheinen? Strompreis bis zu 2000% gestiegen seit vor anderthalb Jahren oder so. Ich glaube, dass viele Leute sich außerstande sehen, das irgendwie besser zu machen. Naja, die meisten Leute denken halt eben, dass ja die Richtung, die sie sich da überlegen, halt mit diesem Problem schon richtig umgehen wird. Und ja, oder das, ne? So nachdem wird es schon irgendwie dann. Ja, aber mit welcher Basis glauben die das denn? Ja, die das für eine Sternchen-R für alle für besser. Das ist besser. Die machen es besser, die Grünen hier. Und wann merken die das, wenn sie selber ihre Tiefkühltruhe nicht mehr läuft, zwei Tage lang und es anfängt zu stinken, oder wann? Ja, ja, alles für besser. Ist wahrscheinlich der freie Markt wieder schuld oder so, oder keine Ahnung. Ich weiß fang da nicht von an. Auf jeden Fall. Ich bin von gestern noch geschädigt. Der Weltraumbummler im Chat hat sich erinnert, das war die Frau Gut, Dana Gut mit TH. Und das war auch eigentlich der Name, den ich meinte, mich dran zu erinnern. Also das war die von der AfD-Fraktion, die jetzt beim LKR ist. Aber ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich die nicht doch verwechsel mit wem anders. Aber ja, du hast dann wahrscheinlich recht. Das ist die Dame gewesen, genau. Und ja, hier die Leute halt und ja, also ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß halt wirklich nicht, was da so richtig rauskommt. Man kann auf jeden Fall den Leuten nur davon, also ich persönlich habe kein Verständnis dafür überhaupt. Also sowohl die SPD in Niedersachsen, die ja, ich meine, Gerhard Schröder war hier auch mal Ministerpräsident und jetzt dieser Herr Weil, den ich ja hier noch kenne als Bürgermeister von Hannover und dessen Reden in dieser Corona-Zeit im Landtag für Niedersachsen ich unerträglich fand. Also der da immer nur rumgenölt hat bis zum Abwinken, warum man jetzt das alles irgendwie durchziehen muss, weil ja sonst Leute sterben alle und weiß ich nicht was. Also das ist aus meiner Sicht, fährt er auch auf Autopilot da. Also er ist halt auch nicht geeignet, irgendwelche vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, die Grünen. Ja, den Politikern geht das so ähnlich. Die wissen auch nicht so richtig, wie sie da rauskommen sollen. Die müssen aber irgendwas entscheiden und machen und tun. Und das dann immer nach außen verkaufen. Deswegen sieht das so aus, als wenn die das irgendwie ganz selbstbewusst machen würden. Aber ich glaube, viele selbstbewusst ist diese Nölerei von dem Typen nicht. Achso, der nölt, ja, okay. Das ist halt pure Emotion. So. Die Leute haben ja erzählt, hier sterben alle und da blutet mein Herz und deswegen schließen wir jetzt den Leuten alle die Geschäfte. Können wir ja eh nicht anders machen, weil ansonsten Katastrophe. Und ja. Ja, und dieses ist halt wieder dieses Ding von wegen, oh, wie kann ich es ihnen erklären und wir müssen es endlich entscheiden und na, endlich durchziehen. Endlich grünen Kram durchziehen. Ja. Eine R für alle für besser. Wir machen jetzt so viele Windräder, bis wir keinen Strombedarf mehr haben. Und wenn man dann mittendrin feststellt, dass man keinen Platz mehr hat, ist doch scheiße. Ne? Tja. Ja, mittendrin feststellt, dass man kein Geld mehr hat, um weitere Stromanlagen zu bauen, weil die Wirtschaft komplett im Arsch ist. Ich weiß, was wen reitet. In dieser Situation, wer reitet diese Politiker, diese Herausforderung immer noch weiter zu quadrieren? Diese Mega-Fantasien immer noch aufzubauen. Ne? Ja, und immer noch zu sagen, so, wir müssen jetzt erstmal bis da und dahin das und das erreichen. So, ja, Deutschland muss jetzt als erstes Leute, mal ganz wichtig klimaneutral werden. Da kommt ein Zug auf uns zu und ihr sagt, wir müssen aber jetzt hier erstmal die Steine zwischen den Schienen irgendwie sortieren und sauber machen und so. Ja. So ungefähr läuft es gerade. Und ich verstehe absolut nicht, wie das sein kann. Weil die Steine zwischen den Schienen sauber machen. Willst du da etwa die Natur zerstören, die da wächst? Hallo? Ich bin für grüne Bahnschienen. Total überwuchern. Dieser ganze Fall ist so unsagbar lächerlich. Wer hat mit diesem Unsinn mit der finnischen Premierministerin angefangen? Warum soll die nicht mal feiern dürfen? Was ist das für ein Kackdreck? Ja, ich wollte auch sagen, ich meine, warum können wir nicht so tolle Minister und Politiker haben wie in Finnland? Ne? Einfach völlig losgelöst von der Erde, total themenbefreit, einfach nur Lifestyle-mäßig, dann bräuchte man sich gar nicht mehr aufzuregen, könnte sich nur noch über die Videos amüsieren, im Hintergrund laufen lassen und dann würden sich alle politischen Probleme von selbst lösen, weil ich meine, wer braucht denn schon inhaltsorientierte Politik? Ja, also funktioniert ja offensichtlich auch nicht. Und da hat man wenigstens ein bisschen was fürs Auge. Ja, und was soll man dazu sonst noch sagen? Ja gut, ich meine, die macht Party und kann man das jetzt großartig kritisieren? Ich meine, in England darfst du es nicht machen, da musst du zurücktreten, wenn du als Ministerpräsident das da machst. Andere Länder, andere Sitten. Ja gut, Moment mal, der ist ja zurückgetreten, weil er Partys unter Corona-Quarantäne-Zeiten gemacht hat. Ist ja nicht zurückgetreten, ist auch zurückgetreten, weil sein Chef Hanse da irgendwelche Leute belästigt hat. Das war auch das Ding, weswegen wir da aber bei ihr finde ich das jetzt halt, ich meine, hat sie das Video selber online gestellt? Oder wo kommt das her? Weil ich meine, was interessiert mich das? Natürlich, also das macht sie ja eher sympathischer, dass sie auch mal eine Party feiert. Wer hat das Gefühl, dass Peter Altmaier oder Angela Merkel auch mal eine Party feiern? Ja. Ich meine, auch Partys, aber ich weiß nicht, was sie für einen Kurs fährt. Ich glaube, zu nationalen Influencern. Ja. Gut, ich meine, LeFloid hat sie mal interviewt, aber das war keine wirkliche Party, ne? Ja. Ich verstehe. Und jetzt ein Drogentest oder was? Weil Leute gesagt haben, sie hat irgendwelche Drogen genommen oder was? Ja, nö, weil halt jemand im Hintergrund was gesagt hat, was halt irgendwie ein Drogenslang war. Und dann sagt sie, ja, ich mach das einfach mal, um jeglichen Verdacht von mir abzulenken. Und ich meine, warum auch nicht? Ja, wir können gerne einen Haartest machen, da habe ich auch kein Problem mit. Mach doch einen Haartest, komm her. Aber ein absolut reines Gewissen. Ich finde es auch eine ziemliche Nonsens-Story, aber die generelle politische Situation in Finnland ist halt aufgrund von diesem Blödsinn, der da dauernd um die Präsidentin läuft, halt überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ich meine, könnte irgendjemand sagen, wofür die Frau Sanna Marin politisch steht? Fürs Frau sein. Braun gut. Hör ich immer nur. Im Zusammenhang mit der. Ja. Wissen, ob sie geimpft ist, bevor ich ein Urteil abgebe. Das sind einfach Verschwörungstheorien von der falschen Seite. Verschwörungstheorien von der richtigen Seite müssen ja unterstützt werden. Das lernen wir jetzt in diesem Clip. Ja, genau, das ist korrekt. Ja, ja, das hier ist so ein bisschen viral gegangen und das ist hier ein Interview von den beiden von Trigonometry mit dem Sam Harris. Und Sam Harris, ja bekannt als einer von den Four Horsemen des neuen Atheismus, die ja fast auch Five Horsemans gewesen wären, beziehungsweise Four Horsemen und eine Horsewoman, weil eigentlich hätte die Ayaan Hirsi Ali da damals auch mit bei sein sollen. Die hat das da aber nicht geschafft irgendwie und dann waren es nur vier. Weil die hatten sich ja mal irgendwie getroffen zu so einem großen Gipfel quasi, hier der Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens und hier der Sam Harris und haben halt übers Nicht-Glauben gesprochen und das ist dann irgendwie so firmiert unter dem Label die vier Horsemen des Atheismus unterhalten sich da über den. Ja, man darf es mit dem Atheismus auch nicht übertreiben. Ne? Nicht alle Religionen sind böse, das haben wir gelernt. Und der Sam Harris hat ihr sich jetzt in den letzten Jahren als großer Trump geht überhaupt gar nicht und wir werden alle sterben, wenn Trump an die Macht kommt und tralala hervorgetan. Und das hat auch so ein bisschen für viele Leute halt alles mögliche überschattet, was er ansonsten an sinnvollen Sachen gesagt hat. Und auch in diesem Interview hat sich das ja wieder durchgezogen, wo er dann sogar so weit gegangen ist, dass er halt diese ganzen Unterdrückung von dieser Hunter Biden-Story komplett gerechtfertigt hat und quasi gemeint hat, so ja, das ist aber gut und weil Trump darf nicht Präsident werden und sagt hier, jeder andere quasi, irgendeine zufällige Person wäre besser geeignet gewesen, Präsident zu werden als Trump, weil Trump ja so unglaublich korrupt und unglaublich furchtbar ist und uns an die Russen verkauft hätte und was zum Teufel nicht was. Und es ist so lustig, weil dann auch an der einen Stelle halt auch selber quasi ironisch seine Einstellung als Trump-Derangement-Syndrom bezeichnet, was ja normalerweise halt so ein abwertender Begriff ist, den man für sowas halt verwendet, für die Leute, die halt so komplett meinen, dass Trump der Teufel in Menschengestalt ist und absolut unmöglich und der Schlimmste aller Zeiten und wir werden alle sterben, wenn er irgendwie nochmal wieder an die Macht kommt oder so, weil dem missbraucht die dann nur und wird nichts Vernünftiges und so weiter und so fort. Und er sagt halt auch, dass ja quasi das eigentlich vollkommen egal ist, was jetzt mit Joe Biden ist, also wenn er sich jetzt komplett komplett dement ist und so weiter und so fort, das ist ja immer noch besser als Trump, meint er hier und keine Ahnung. Aber das Schlimmste ist halt dieses Ding von wegen so, ja, das ist halt richtig. Wir müssen dem seinen Twitter-Account sperren und wir müssen die Berichterstattung da einschränken, weil ansonsten bringt das halt Leute dazu, dass sie nachher dann den Trump dann vielleicht doch wieder wählen, weil sie ihn für das Gegenüber halten. Und das ist ja natürlich nicht, weil er ja das schlimmste Übel von allen ist und alle Leute wären quasi besser geeignet als er. Vollkommen egal, wie. Also mit dem, er sagt ja, Hunter Biden ist ja nicht Joe Biden, so als ob das jemand nicht angreifbar machen würde, wenn dem sein Sohn irgendwelche Geschäfte da irgendwie verstrickt ist, wo ja vielleicht er auch irgendwie mit drin hängt. Das weiß man ja nicht und das macht so jemanden doch, also. Ja, man könnte das besser unterscheiden, wenn die Arbeitsebene eine andere wäre, wenn der Vater der Elektriker ist und er Klempner oder so, aber wenn sie beide in der Politik sind und was politisch, dann kann man es nicht mehr so genau trennen, finde ich auch. Naja, so rund ist ja nicht unbedingt in der Politik, aber... Ja, war da, aber hat er auch was Politisches gemacht praktisch oder nicht? Wie auch immer. Ich meine nur, vielleicht, das ist vom Grundsatz her vielleicht wahrscheinlich auch. Naja, ist so ein bisschen so wie mit dem... Bei Trump haben sie sich ja beschwert, dass seine Tochter und ihr Schwieger hier ihr Mann, also Trumps Schwiegersohn, da stimmt, ja. so viel Einfluss irgendwie haben. Aber ich sag mal so, im Endeffekt, was ist dabei rausgekommen? Ja, diese ganzen Friedensvereinbarungen da mit Israel und so ein Zeug, was ja auch nie irgendwer zur Sprache bringt. Nein, das ist ja vielleicht irgendwie nicht so schlecht ist. Wo andere Leute sich halt ewig lang dran versucht haben und es nie hinbekommen haben und da ist das dann halt mal gelungen. Aber ja, Trump-Derangement-Syndrom halt. Aber es ist echt übel. Also ich hätte es so schlimm, mir wirklich nicht gedacht. Ich dachte schon so, ja okay, weil man halt schon weiß, dass der Harris halt beim Thema Trump einfach Suppe redet. Und das Ding ist ja auch, die beiden, ne, hier von Trigonometry sind ja auch nicht die riesen Trump-Fans und ich bin auch nicht der riesen Trump-Fan. Aber dieses Ding von wegen, ja, ach nee, jetzt sind ja hier die Mittel gerechtfertigt, weil er das Schlimmste aller Zeiten ist. Und das ist ja quasi heutzutage das Standardding, ne? Es sind ja immer alle, sind die Schlimmsten. Don Alfonso ist der Schlimmste aller Zeiten. Und die Welt ist das Schlimmste aller Zeiten. Und die Bild ist das Schlimmste aller Zeiten. Und es ist ja immer alles das Schlimmste aller Zeiten. Hier der Maaßen war der Schlimmste aller Zeiten. Na, also es ist ja immer alles gerechtfertigt, weil es sind ja immer alle Leute, sind ja immer die schlimmsten aller Zeiten, die uns in den Abgrund führen und jeder wäre ja besser als die und so weiter. Also ich finde, das kann man ohne weiteres übertragen auf andere Leute, die jetzt vielleicht mit dem Trump nicht unbedingt viel zu tun haben, aber das ist ja das Standardthema. Ne? Also es wird ja immer alles auf diese Ebene gehoben, dass wir jetzt den Endkampf kämpfen gegen irgendwelche Personen und da ist das dann halt mal gerechtfertigt, dass wir dann unfair zu denen sind, aber gegen uns selber dann irgendwie unfair sein oder so, das geht natürlich nicht. Das ist dann eine Kampagne und eine wirkliche Verschwörung, die nicht erlaubt ist oder so, aber die ganzen anderen Verschwörungen, die muss man dann alle machen. Und Herr Harris sagt ja so, ja, Verschwörung, wenn sich jetzt ein paar Leute, wenn jetzt ein Asteroid auf die Erde zurast und dann unterhalten sich da ein paar Leute hinter verschlossenen Türen, was wir mit dem Asteroiden machen und ob wir den irgendwie ablenken können oder so, da ist das ja genauso eine Verschwörung, wie wenn wir ja irgendwie uns drüber unterhalten, wie wir diese Berichterstattung über den Laptop von Hunter Biden da irgendwie unterdrücken können. Und das fand ich schon. Ja, und selbst wenn das den Kindern im Keller der Wahrheit entsprochen hätte, wäre ja Trump trotzdem viel schlimmer. Deswegen, ne? Ja, alter Schwede, ey, das war auf jeden Fall echt harter Stoff hier. Ja, und dann direkt hinterher auch, ja, Hunter Bidens Laptop, das ist egal. Das schadet doch dem Trump und deswegen ist es gut. Ja. Und alleine mit der Trump University hätte der schlimmere Sachen gemacht als alles, was irgendwie Hunter Bidens Laptop zu tun hat. Hm, ja, ich kann nur noch mal in Erinnerung rufen. Die Trump University war ein Fortbildungsinstitut im weitesten Sinne. Denen wurde vorgeworfen, sie hätten den Namen University nicht führen dürfen, weil die nicht akkreditiert sind. Dann, ihr wart zu überteuert. Und was wurde denn noch vorgeworfen? Dass die zu aggressive Marketing dass sie zu aggressiv Marketing beworben haben und deswegen halt bestimmte Werbungsrichtlinien halt verletzt haben. So nach dem Motto, you will get the best education at our Trump University. Das hätten sie so nicht sagen dürfen, laut amerikanischem Werberecht. Und da haben sich halt ein paar Leute, die irgendwelche Summer School oder andere Kurse dort gebucht haben, haben sich halt hinterher verarscht gefühlt und haben dagegen geklagt. Und ja, das ist natürlich schlimmer als alles, was... Also ich meine, das ist ja wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen, diese Trump University, dieses Franchise-Modell, was für 7 Jahre Bestand hatte und dann vor Gericht nicht mal verurteilt wurde, sondern überall wurden Settlements geschlossen mit einem Gesamtschaden von 46 Millionen US-Dollar an Strafen. Ne, also das ist eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen, das es jemals gegeben hat, diese Trump University. Also ich kann gar nicht mehr drüber reden, ich kriege sonst Albträume. Also ich fand den in The Abyss ziemlich gut und auch in Apollo 13, weil jetzt, wenn er so eine Scheiße redet, mag ich den auch nicht. Das ist ein anderer Harris. Ach was, echt? Ja. Oh, dann habe ich die verwechselt. Er sieht auch ganz anders aus. Ja, ich hatte auch so meine Einordnung Schwierigkeiten. Woher kommt der denn, Cesar Harris? Das hat der Christa am Anfang erzählt. Und das ja, habe ich vergessen, deswegen habe ich auch nicht nachgefragt. Von dem neuen Atheismus mit die Hirsin Ali und dem anderen Kram. Das. Achso, ja, hier ist ein Bezahlartikel von der Welt, in dem es darum geht, dass die Attermann bei ihrem Auftritt diese Kartoffelsache angeblich falsch dargestellt hat. Leider kann man das nicht genau lesen, wieso das jetzt so ist, wieso sie das, was sie da falsch dargestellt hat. Aber ich dachte mir nur, ja, erster Auftritt, erste Lüge, ne, Attermann. Wundert mich auch nicht so wirklich irgendwie. Was steht denn da? Ich zeichne den Deutschen nicht so. Ja, hat sie wohl doppelt gemacht, ne? Bestreitet, Menschen als Kartoffeln bezeichnet zu haben. Ja, okay. Kartoffelklub, ja, der deutsche Staat. Das hat sie auch gemacht, wusste ich gar nicht. Ich lese mal quer gerade. Ja. Also hast du mit Account aus? Ja, tatsächlich würde ich das sehen. Auf Twitter hat sie gesagt, liebe Bild, ich bezeichne Deutsche nicht so. Das hatte ich Ihnen bei der Pressekonferenz so auch gesagt. Dann sagt die Welt, nee, das war nicht so. Ja, sie bezeichnet nicht nur Deutsche als Kartoffel, sondern nur die als Kartoffel vorkommen. Sie hat aber auch einen Text über Staatsbürgerschaft geschrieben, in dem sie geschrieben hat, künftig kann man einem die Mitgliedschaft im Kartoffelclub 10 Jahre entzogen werden. Also, ja, also jetzt so zu tun, als hätte sie, also da hätte sie offensiver mit rum. Also auch, dass sie sich in ihrem Twitter-Profil bis kurz vor ihrer Ernennung für das Staatsamt als Kartoffelexpertin bezeichnete. Und in einem weiteren Spiegeltext ausführlich für die Verwendung des Kartoffelbegriffs argumentierte. Aber ich will nicht so viel vorlesen, weil das ist, wie gesagt, ein Plusartikel. Dann ja, ist Frau Attermann erstellte eine Umfrage und da wurde dann gefragt, ob man die Leute Süßkartoffeln nennen soll oder Deutsche ohne Migrationshintergrund, Alman, Volksdeutsche und so weiter und so fort. Also Frau Attermann lenkt von dem, was sie gesagt hat, ab und zieht sich in einem Scheingefecht ein Stück zurück, würde ich sagen. Oh, super, endlich. Ja, eine Wissensentscheidung. Ich weiß gar nicht, dass es Gender-Sketche gibt. Ja, die sind doch voll lustig, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich wollte nur sagen, dass eine der besten Entscheidungen war, hier diesen Newsletter zu abonnieren. Da sind doch immer wieder Perlen drin. und diesmal sind es, glaube ich, 3 Clips oder so. Und letztes Mal, glaube ich, fanden wir das schon ziemlich oberflächlich, wenn ich mich erinnere. Aber kannst du nochmal einen anmachen? Ich weiß nicht, der zweite oder dritte war, glaube ich, besonders schlecht. Okay, wir haben hier, du riechst gut, haben wir im Angebot. Das sieht schon grauenhaft aus. Rasier dich endlich, haben wir im Angebot. Mama muss sich ausruhen, haben wir auch noch im Angebot. Mama rasier dich, das ist gut. Viertes, darf man das noch sagen? Das klingt wie die totale Panne. Genderbänderverdrehung. Ja, was wollt ihr haben? Mammon hat die zweite. Ja, ich glaube, einer reicht, aber die sind ja auch nicht so lang. Mit dem Rasieren, das nochmal, das ist besonders strange. Pink, ach, das ist Pink Stinks. Ja, warum sagt ihr mir das nicht gleich? Da hätte ich mal einen Eimer zum Speimen daneben gestellt. Hallo Simon, mein Schatz. Wir müssen reden. Es tut mir leid. Du weißt, ich liebe das an dir, dass du so trendbewusst bist und deinen ganzen Maskulinismus und so. Aber kannst du dir nicht bitte wieder die Beine rasieren, so wie früher? Du meinst natürlich Maskulinität. Tada! Das ist die Sport Edition. Das ist jetzt ein bisschen teurer als die normale pinke Variante, aber dafür in Blau. Ich weiß ja, was du liebst. Das sind so kleine Rasiererchen. Das hier ist ein Schaum. Und das ist irgendwie sowas zum Eincremen, eine Lotion. Gut. Okay, und das soll jetzt das irgendwie umkehren, oder wie? Was normalerweise dann bei den Frauen irgendwie ist, oder wie? Ja, also ich denke mal, das ist Benevolent-Sexismus, ne? Und der wird dann jetzt umgekehrt dargestellt. Dass sie so mit dem, was es ihnen vermeintlich, was sie vermeintlich gut tut, aber nur ihr dient oder so. Das ist doch ganz was Neues. Auch. So ist wie Unterricht schenken oder so. Ja, ist bald aktuell, auf jeden Fall. Aber wann so kommt der Witz? Wann kommt der Witz? Oder ist der Witz einfach nur. Der Witz war, dass das teurer ist, weil es blau ist. Und das ist auch nur deswegen teurer, weil. Also, Gründe. Sogar noch ein Witz. Ich weiß nicht genau. Weil die es einfach nicht gelernt haben, dass das eben nicht einfach nur an der Farbe liegt. Aber das ist halt alles, das ist halt die Tiefe eurer Analyse. Oh, es hat eine Farbe. Und deswegen ist das teurer. Pink Text. Können wir dauernd analysieren und so Videos machen sollen? Nebenbei. Komm, muss ich jetzt spannen, bin ich auf die Folter. Ich will auch lachen. Jetzt wirklich sehen, wie es ausgeht. Ja, ich will das jetzt wissen. Ich bin in diese Charaktere investiert, wie man sagt. Dann. Gut. Da liegt ja das mal dahin. Ach, das war sogar schon. Also danach kommt dann noch Gequatsche, glaube ich. What the fuck? Hier wird der Witz noch erzählt. Ja. Ich glaube, sie erklären den Witz noch. Wenn Haare irgendetwas in der Gesellschaft ändern könnten. Ich meine, das sieht so ungepflegt aus. Ach, Entschuldigung. Soll er sich doch freuen, dass ich ihn darauf aufmerksam mache. Aus Liebe. Das ist jetzt so ein Trend, das mit den Haaren. Aber letztendlich muss man auch nicht überall mitmachen. Vor allem nicht, wenn es so ungepflegt aussieht. Ja, aber... Alter, was... Körperhaare sind so eklig. Aber, oh, es gibt Frauen, die stehen auf Körperhaare, habe ich gehört. Schule gegen Rassismus. Ja, Sean Connery hat die Welt nur erobert, weil er immer... Rough and hard waren. Schule gegen Sexismus. Ja, hier wird richtig was beigebracht. Schule. Also ja, das ist doch echt engagiert von Schulen. Ich verstehe, der Witz ist schon mal gegangen, auch die tiefer liegende Bedeutung. Es gibt Frauen, die Körperbehaarung bei Männern nicht wollen. Denk mal an Rückenhaare oder Brustwaxing oder sonstige Sachen. Ja, genau. Die würden dann wahrscheinlich auch auf genau so eine Art. Das ist doch wieder dieses Ding, so nach dem Motto, bei Männern würde man das ja auch nicht machen, deswegen ist es Sexismus, wenn man das bei Frauen macht. Das ist doch der Witz. Das auch. Ja, aber das sind ja nicht bei Männern auch gemacht. Also deswegen ist es total... Es wird auch bei Männern gemacht und es wird auch genauso gemacht wie umgekehrt, nämlich dass derjenige, der das möchte, dass er das dem anderen so versucht zu verkaufen, als wäre es was Positives für den. Das ist ganz normal. Das ja, und am Ende finden sie zwischen sich Frauen vielleicht... Frauen und zwischen Männern und Männern, würde ich sagen. Am Ende so. Finden sie sich vielleicht sogar zwei, die beides sagen, okay, lass wachsen, oder beide sagen, hier, ich rasiere mich. Ist doch wunderbar. So findet jedes Töpfchen sein Deckelchen. Schachmatt-Pinkyisten. Ja, ist immer schlecht, wenn man nur für die Freundin sich rasiert. Ne? Wenn man das gar nicht selber will, dann ist es immer doof. Auf jeden Fall nervt das irgendwann. Also ich weiß nicht, die Frauen, die ich kennengelernt habe in meiner Zeit so, die haben vorher schon eigentlich einen Modus, wie werden die gefunden, was das angeht. Also ich war da gar nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie war nicht der... Ja, die suchen sich auch keinen Haarigen aus, wenn sie keinen Haarigen wollen. Vor allem ja, aber auch andersrum. Ich meine, die Frau weiß doch, wie sie möchte, dass sie aussieht. Also, ja, ja. Die kann das doch entscheiden. Und nein, wenn das ist doch nur das Patriarchat, was es entscheidet. Die Frauen können doch nicht selber entscheiden. Wo kommen wir denn dahin? Hallo, das ist doch Opfer. Geschwächt. Haben wir denn hier in den letzten Jahren nichts gelernt? Ja, ich mega cringe, das will ich auch noch hören. Das ist mal gut, ich bin voll an. Na, ihr zwei Süße. Hallöchen. Ganz alleine hier. Ja, wir unterhalten uns gerade. Ich weiß, wir haben euch schon die ganze Zeit beobachtet. Wir fragen uns die ganze Zeit, ob man euch heutzutage noch einfach so ansprechen darf. Ist eigentlich gar nicht mehr erlaubt, richtig? Aber wenn man so aussieht, dann muss man sich nicht wundern, ne? Darauf trinken wir. Was wollt ihr? So süße Männer draußen? Ja, wir trinken schon was, danke. Oh, hast du keinen Bock? Aber dein Freund hier doch bestimmt. Dein Shirt sieht echt geil aus. Oh, sorry, darf man eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? ja, danke, aber wir... Süße Männer draußen. Bier. Ich sag nur Junggesellinnenabschied. Ne? Natürlich ist es auch eine realistische Szene. Noch nie sowas gesehen, ja. Okay, ne? Nicht ja, man kann das Leid der Menschen richtig mitfühlen. Ne? Also, es muss ja eine unglaublich furchtbare Situation sein. Also. Ja, die beiden Kerle, die sind schon ganz schön verkniffen. Ne? Ich kann ja mal für 10 Sekunden auf den Spaß eingehen, dann ist er auch gut eventuell. Und soweit ich das sehe, werden hier die Abstandsregeln nicht eingehalten. Nee, werden die auch nicht. Aber es ist gut beleuchtet. Sehr kunstvoll. Aber bestimmt auch nicht billig. 4 Schauspieler. Schön, also auch schön gemacht, dass der Strahler direkt in die Kamera geht. Das gibt dem Ganzen so noch so eine ja, handwerkliche Kopflampe. Professionalität. Sieht aus wie J.J. Abrams. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Was? Boah, aber wie geht das denn aus? Heiraten die, kriegen die Kinder... Die wechseln alle das Gender und dann ist es nicht mehr awkward. Nee, die Mädels gehen dann zu anderen Typen irgendwie. Die Männer werden zu Frauen, die Frauen werden zu Männern und es ist vollkommen okay. Wenn ich dieses Design schon sehe, kommt mir die Kotze hoch, um ehrlich zu sein. Tja. Aber lass uns mal ein paar bunte Fische da links malen. Das ist sicher schön. Und tja, die Null, die lass uns mal unausgeführt lassen. Genau. Sorry. Ja, die Frau Ackermann. Hat ja mal gearbeitet, hat diese Pressekonferenz gegeben, hatten wir ja gerade schon. Und was hat sie denn da gemacht? Da hat sie den Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle vorgelegt. Und die haben richtig hart gearbeitet, die haben 64 Seiten zusammengetragen. Ich meine, ist lang genug, aber ja, keine Ahnung, andere Berichte sind um die 200, 300 Seiten immer lang. Aber gut, ich meine, die Stelle war ja 4 Jahre nicht besetzt, also hatten, ja... Die hatten anscheinend nicht genug Material. Und ja, ich meine, es stehen im Endeffekt die Sachen drin, die man sich vorstellen kann. Ne? Also 5617 Fälle hatten sie von Leuten, die sich an die gewandt haben mit irgendwelchen Diskriminierungen. Und eine Sache in diesem ganzen Kontext ist mir aufgefallen. Ja, also ich meine, du kannst mal bis auf Seite 42 gehen und dann kannst du ein bisschen runter durchscrollen. Da sind so ein paar Schaugrafiken. So, haben wir ein bisschen was Visuelles. Genau. Hier so viele Fälle gab es an Anfragen. Ja, Beratungsanfragen, Zahlen und Fakten. Ne? Das Jahr 2020 war besonders schlimm. Da hatten wir 6.338. Ne? und ja, sieht was mit der Corona-Krise zu tun hatte. Ja, das ist auch ein eigener Themenkomplex dabei. Ja, die Erfahrungen, ethnische Herkunft, Behinderung, Geschlecht, Alter, Religion, sexuelle Identität und Weltanschauung. Das sind ja diese 7 Punkte, die in dem AGG-Gesetz festgeschrieben sind, nach denen nicht diskriminiert werden darf. Ja, das wird natürlich auch ausgelegt von dieser Antidiskriminierungsstelle. Was gilt denn jetzt als Weltanschauung, was nicht? Was gilt denn als verschiedene Sachen? Ne? Also manche Sachen gelten halt für Kinder, die für Erwachsene nicht gelten. Ja, und ja, im Grunde genommen gibt es dann noch ein paar Erfahrungsberichte. Ja, wo, ne, mit Asexualität und sowas, das sind alles Fälle, die man sich so vorstellen kann. Ja, der Arzt hat die Asexualität nicht anerkannt und wollte ihm kein Rezept ausstellen für irgendwas. Und deswegen brauchen wir ja das neue Gesetz, ne? Das transsexuelle Gesetz muss weg und so weiter und so fort. Was ich interessant fand, war der Unterpunkt Ungleichbehandlung aufgrund des Impfstatus. So, und ja, da haben sie gesagt, in Teilen der Öffentlichkeit wurde kontrovers darüber diskutiert, ob diese Regelungen und damit einhergehenden Ausschlüsse Diskriminierung darstellen. Also, dass man Leute aufgrund von einem gewissen Merkmal nicht reinlässt, zum Beispiel bei Veranstaltungen. Ist das Diskriminierung? Drumroll, das ist keine. Ordnung, ja, aber nach dem Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht. Die 900 Leute, die sich da an die Beratungsstelle letztes Jahr gewendet haben, ja, da ging es halt um Zugang zu Geschäften, Sportanlagen, zum Theater, teilweise auch arbeitsrelevante Sachen. Aber der Impfstatus als solcher ist jedoch keine nach dem AGG geschützte Eigenschaft. Ja. Ich habe denen gesagt, die sollen die alle wegschicken. Wegschicken zum Impfen. Genau, also nur wenn ein zwingend medizinischer Grund da ist, dass man nicht geimpft werden konnte, kann man sich darauf berufen, auf Diskriminierung. Oder diese im Zusammenhang mit einem der 6 AGG-Merkmale steht. Ich dachte, es wären 7, aber hey, hier sind es nur 6 in dem Text. Konkret in Bezug auf Kinder, Merkmal Alter, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, in Bezug auf Menschen mit Vorerkrankungen, Behinderungen, chronische Krankheiten. Ja. Wegen aus Gründen der Geschlechtlichkeit. Ich weiß nicht, wie das mit der Impfung zusammenhängt. In Bezug auf eine Schwangerschaft, in Klammern Geschlecht, okay. Grundsätzlich kann es allerdings auch hier Ausnahmen geben, wenn diese aus sachlichen Gründen gerechtfertigt sind und beispielsweise der Schutz von Beschäftigten oder anderen Kundinnen vorrangig ist. Aber generell das Fazit, nee, das hat überhaupt nichts mit zu tun. Eindeutig kein Diskriminierungsschutz nach dem AGG besteht, wenn sich die Menschen aus persönlichen Gründen gegen die Impfung entscheiden. In der Tat begründen viele Menschen diese Entscheidung zwar mit politischen oder ideologischen Überzeugungen, was allenfalls dem AGG-Merkmal Weltanschauung zugeordnet werden könnte. Der Schutz der Weltanschauung durch AGG beschränkt sich allerdings ausdrücklich auf das Arbeitsleben. Ja, also bei Freizeitveranstaltungen hätte das überhaupt gar keine Relevanz. Und hier hat das auch gar keine Relevanz, weil überdies hat die Rechtsprechung klargestellt, dass sich dieser Schutzgrund ausschließlich auf die ganzheitliche Einstellung erstreckt, die das gesamte Weltbild einer Person prägen. Ansichten oder Überzeugungen zu einzelnen gesellschaftlichen Themen gehören nicht dazu. Muss man so akzeptieren, weil wurde ja richterlich festgestellt. Ja, und dann wird ja noch ein Beispiel gegeben. Ja, genau wie ich es gerade gelesen habe. Also interessant, ne? Dann ging es gleich noch weiter mit Geschlechtsidentität, Personenstand divers, ja, dass bei verschiedenen Arbeitgebern das nicht eingetragen wurde und dann mussten die Arbeitgeber da die Sachen halt eintragen oder da wurden die halt tätig im Sinne von den diversen Personen, die sich da beschwert haben. Ja, auch wieder mit dem Beispiel, ne? 160 waren Beratungsanfragen hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Jahr 2021 erhalten, in denen es um Diskriminierung von Trans- und Interpersonen ging. Ne? Also 160 von diesen 5000 noch was. Und ja, dann geht es noch um, dass man Assistenztiere, Assistenzhunde nicht mitnehmen durfte in Geschäfte. Und ja, dann geben die noch einen Hinweis auf ihr Projekt, den Betriebsklimaschutz. Ja, da geht es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da haben die eine Broschüre rausgebracht, die wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten irgendwann. Und ja, das war es dann schon mit dem ganzen Bericht. So, also kurz, knapp, knackig, ne, ein bisschen die Corona-Thematik geschleift, aber nochmal darauf hingewiesen, nein, da gibt es gar keine Diskriminierung, außer es geht um Kinder oder um Schwangere oder um, ja, ne, und sowieso generell nur am Arbeitsplatz, also seid mal ruhig. Diskriminierung im Freizeitleben findet nicht statt. Und ja, insgesamt eine schöne Größe, Textblöcke und zwischendrin viele Grafiken, ne, lächelnde Strichmännchen und sowas. Und ja, 64 Seiten, das lohnt sich doch, dass wir uns diese ganze Stelle da leisten, bei 5.700 Anfragen pro Jahr. Ja. Ja, die Frau Frieda Ackermann hat da sich einen guten Job geangelt, kann ich dazu sagen. Ne? Ja. Die letzten vier Seiten sind komplett leer. Ja. Also, dass sie die 5.000 Anfragen auch nicht selbst beantworten muss, sondern dass sie eben von Leuten gemacht wird und sie dann nur die Zusammenfassung schreibt oder sowas, den Überblick behält. Ja gut, ich meine, die Mitarbeiter schreiben das Ding, die muss das ja nur vortragen. Ja. Aber das ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja auch nur eine Verschwörung. Ja, ein Artikel aus der allseits geliebten Kolumne kann Heldenfeindlichkeit enthalten. Wieder vom Sascha Urbach. Ne? Das ist ja die Kolumne, hatte ich auch schon mal einen bösen Artikel drüber geschrieben, ne, wo der sich über seine Freunde beschwert haben, die ihn so akzeptieren, wie er ist. Und das wäre irgendwie ganz schlimm. Ja, und hier redet er über das Eckpunktepapier für das Selbstbestimmungsgesetz. Und was er da sieht, was da an Vorbereitungsleistung gemacht werden muss. Seiner Meinung nach geht es in diesem Gesetz nur um Folgendes, dass trans-, inter- und nicht-binäre Menschen einfacher ihren richtigen Namen und Geschlechtsantrag ändern können. Es erleichtert keinen Zugang zu medizinischer Behandlung. Okay? Ja, steht's noch nicht. Aber ist egal. Ne, Wegfall von der psychiatrischen Doppelbeachtung und sowas ist ja keine Erleichterung. Das ist ja nur ein formal-juristischer Akt, ne, oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Aber wirklich wichtig ist natürlich, dass man jetzt die ganzen IT-Systeme von Unternehmen darauf vorbereitet. Ja, viele Prozesse und Software beinhalten die Falsehoods Programmers Believe About Names. Ja, eine der falschen Annahmen, es gibt nur einen Namen und der ändert sich nie. Klar, Menschen heiraten und ändern den Nachnamen. Dafür gibt es meistens Prozesse. Wie jetzt? Bei der Vornamensänderung wird es direkt ein wenig schwieriger. Aha. Ich schaue da auf die Deutsche Bahn. Ich kann zwar heute auf der Webseite der Bahn meinen Nachnamen ändern, nicht jedoch meinen Vornamen. Dafür muss ich mich bei der Bahn melden. Mhm. Dann gibt er ein paar Positivbeispiele. Banken haben wegen des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung recht hohe Anforderungen an die Identifizierung der Kontoinhaberin. Aber bei der ING konnte ich dennoch einfach meinen aktuellen Personalausweis zusammen mit meinem Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität hochladen und zumindest meine Bankkarte wurde auf den von mir verwendeten Namen ausgestellt. Aber das Konto läuft weiterhin auf meinen Deadname. Bei Briefen und Kontoauszügen, die ich digital bekomme, gibt es ein Vorsatzblatt mit meinem Namen. Das ist wirklich harter Tobak. Da muss er sich ja wirklich jedes Mal, kriegt er bestimmt Albträume von. Ne? Wenn kriegt er einen Brief von der Bank, traut sich gar nicht, den zu öffnen. Nur weil sein richtiger Vorname nicht drinsteht. Tja, PayPal und Amazon gehen damit viel einfacher um, viel besser um, weil die schreiben nicht mehr sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Dame, sondern Hallo oder Guten Tag. Ich frage mich schon lange, warum ich nicht Mails mit Hallo oder Guten Tag erhalte. DHL und PayPal machen das neben einigen anderen Unternehmen bereits seit längerem und so. Ja, nochmal, wo ist das Problem jetzt generell? Gut, aber natürlich müssen alle Mitarbeitenden, egal ob in Behörden oder anderswo, geschult werden, wie Namensänderungen in einer Organisation ablaufen, weil die ja noch nie vorher stattgefunden haben. Ne? Heirat oder andere Sachen, nee. Und natürlich müssen sie dafür sensibilisiert werden, dass Menschen ihren Namen ändern. Und auch Wünsche äußern, wie sie angesprochen werden sollten. Das haben wir ja noch nie gehört. Ja, keine Person, die ihren Namen und Geschlechtseintrag korrigiert, tut dies leichtfertig und möchte dann abwertende Kommentare hören oder in Frage gestellt werden, wenn sie ihre Identität mitteilt. Ja, da gibt es ja Prozesse für. Aber nein, die Prozesse reichen nicht. Ne? Es ist am wichtigsten, denjenigen zuzuhören, um die es geht. Trans, inter- und nicht-binäre Menschen. Glaubt ihnen, wenn sie euch sagen, dass da noch was falsch läuft oder diskriminierende Formulierungen gebraucht werden. Nach den vielen Jahren des entwürdigenden Umgangs mit geschlechtlicher Vielfalt können jetzt Behörden, Unternehmen und Organisationen zeigen, dass sie zu Recht zum CSD die Regenbogenflagge hissen und es einmal richtig machen. Ja, man kann träumen, nicht wahr? Ja, relativ wenig Hetenfeindlichkeit in dieser Kolumne. War ich ein bisschen überrascht, aber der reitet halt darauf rum, dass das so schlimm ist, dass er seinen Namen ändert, selbstständig, eigenwillig, und dass nicht alle Leute diesen Ausweis von der Digi akzeptieren. Und hier habt ihr einmal kurz die Webseite von der Digi. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr euch einfach einen Ergänzungsausweis dort beantragen. Mit jeglichem transidentitären Namen oder non-binären Namen oder was auch immer, könnt ihr da einfach eintragen. Geil. Den könnt ihr dann bei eurer Bank abgeben und dann könnt ihr eine Bankkarte mit eurem Fantasienamen haben. Ne, weil so feindlich sind die, ne, dass sie wegen der Geldwäsche nicht den normalen Kontonamen ändern. Bei denen läuft das über Nummern fertig. Ne? Tja. Ja, aber hier, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann mal gezeigt. Es kam mir sehr bekannt vor. Aber kann sich jeder anmelden, kann sich das jeder zuschicken lassen. Und wie gesagt, viele akzeptieren das, ne? Und wie gesagt, wenn ihr einen lustigen Namen auf eurer Bankkarte haben wollt, dann versucht es doch einfach mal damit. Was habt ihr schon zu verlieren? Ne? Aber ihr dürft euch dann hinterher nicht ärgern, wenn auf euren Kontoauszügen nicht, keine Ahnung, Hans Wurst oder sowas draufsteht. You give love a dead name. Mhm. Ja, Vorteile könnte man sich aber vielleicht damit ranholen oder einheimsen. Zum Beispiel die, dass man sich legal Zutritt zu Schutzräumen für Frauen dann verschaffen kann. Was der Udo Vetter hier in der Neuen Züricher Zeitung vor allen Dingen an die Wand malt, ist diese Fantasie vom Exhibitionisten, der das dann eben ausnutzt. Und ja, das ist ja genau so eine sexuelle Neigung, die das eben auch entsprechend da bedient wird sozusagen, beziehungsweise das ist für den, er sagt sozusagen, das ist ein Anreiz für die. Und das stimmt irgendwie auch, ne? Also, wenn man solche Neigungen hat, sich da irgendwie zu entblößen hat vor Frauen, dann ist das genau das Richtige für einen, ne? Ja, das Interview ist ja ansonsten auch ganz interessant, weil er das eben nochmal klar macht, wo jetzt die Probleme mit dem Gesetz sind und auch sein Unverständnis ausdrückt, wie das überhaupt so zustande kommen konnte. Aber eben, das ist der entscheidende Punkt, der hier auch im Titel steht, dass Exhibitionisten auch die Möglichkeit eben eingeräumt wird. Ja, weil das ja nur für Männer strafbar ist mit dem Exhibitionismus aktuell. Gut, da könnte man natürlich so machen, dass man einfach den Exhibitionisten-Paragraphen auf Frauen ausweitet, ne? Ja, das wäre eine schöne Idee, ja. Ja. Ja. Dann ist aber wieder die Frage, ob sich Frauen nur Frauen nicht entgegen oder nur Männer nicht gegenüber entblößen dürfen oder auch Frauen gegenüber nicht. Aber er meint hier halt auch, dass das irgendwie vor Kindern dann irgendwie auch so wäre oder so. Aber keine Ahnung, ich kann mich nur erinnern, früher gab es bei mir in der Ortschaft so einen Typen, der immer nackt Fahrrad gefahren ist. Ja. Und das führte dann eigentlich immer nur dazu, dass die Polizei, wenn die ihn gesehen hat, dass er nackt Fahrrad gefahren ist, dann angehalten hat, ihm gesagt hat, er soll sich was anziehen, hat er sich seine Unterhose rausgeholt und dann ist er weiter Fahrrad gefahren. Und wenn dann die Polizei wieder weg war, hat er sich die wieder ausgezogen. Und das hat auch aber eigentlich niemanden so richtig gestört. Ne? Der ist halt Fahrrad gefahren. Also der ist halt hat auch niemanden irgendwo aufgelauert oder so. Der ist halt einfach nur nackt Fahrrad gefahren. Keine Ahnung. Aber es ist sicherlich auch was anderes, deswegen werden sie den da wahrscheinlich auch nicht da irgendwie belangt haben. Ja. Oder hingewiesen haben. Ist dann auch beim Fahrradfahren, sieht man es vielleicht auch nicht so und so weiter. Das ist was anderes, als sich hinterm Büsch zu verstecken und Leute zu erschrecken oder so. Das kommt dann noch dazu. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich sehr interessant gewesen. Aber was ich hier richtig interessant fand an diesem Artikel eigentlich, das ist so ein Aspekt, der noch nirgendwo vorgekommen ist. Nämlich, dass er hier halt auch von so einem Chilling-Effekt spricht, dass er halt meint, allein die Möglichkeit, irgendwie das auszunutzen, um halt irgendwo an die Leute ranzukommen, wird schon dazu führen oder ist halt dazu geeignet, dass die Leute dann sagen, also zum Beispiel jetzt Eltern sagen so, nee, du gehst nicht weg oder so, ne, weil ansonsten könnte das ja sein, dass da irgendwelche Männer dann da sind. Ja, speziell wenn jetzt tatsächlich so ein Vorfall war oder so, sprichst du dann vielleicht rum im Dorf oder in einer kleinen Stadt oder so, da ist irgendwie mal was gewesen, ist mal einer gewesen im Freibad oder so, im Schwimmbad. Ja, und dann werden die Kinder eben an den See geschickt oder gar nicht mehr zum Schwimmen, sondern sowas anderes machen. Genau, das heißt, dass man auf die Art dann auch solche Geschäftsbetriebe gefährden kann, natürlich, aber eben, ja, vor allem der Effekt, dass die Leute ihre Kinder dann von solchen Sachen einfach weghalten, das stimmt, ja, Chilling-Effekt. Ich finde die Frage von Einsthaube im Chat sehr lustig. Wenn Neil Armstrong sich vor seinem Tod noch als Frau geoutet hätte, wäre er dann beides, der erste Mann und die erste Frau auf dem Mond, gäbe es dann zwei erste Personen Nee, auf dann dem wäre er nur die erste Frau auf dem Mond. Ist doch klar. Ja. Ja, aber der war doch gar keine Frau auf dem Mond. Der erste Mann auf dem Mond ist tot. Genau. Genau. Müssen wir You give über. love a dead name. Ja, Udo Vetter, wieder lesenswert. Ja, ich muss immer, wenn ich den Namen höre, muss ich mich wieder daran erinnern, dass das auch mal einer von den Leuten war, die für die Piratenpartei damals im Bundestag kandidiert haben. Da war nämlich auch mit dabei. Lang, lang ist es ja. 10 Jahre fast. Wahrscheinlich auch den Glauben verloren, hauptsächlich. Leibowitz. Annie Leibovitz, beliebte Fotografin schon seit den 80ern. Ich weiß gar nicht mehr, was war das Foto, was sie gemacht hat? Sie hat irgendein bestimmtes Foto gemacht damals, mit dem sie richtig groß rausgekommen ist. Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall, seitdem hat die ungefähr jeden fotografiert. Und ja, jeden, der Rang und Namen hat, so ungefähr. Und jetzt haben wir hier die neue, na, wie heißen die da? Supreme Court Justice, also Richter am obersten Gerichtshof, die Richterin am obersten Gerichtshof, Ketanji Brown Jackson. Und die hat sich gedacht, nu, dann engagiere ich mal Annie Leibovitz oder jemand in ihrem Umfeld hat sich gedacht, dann machen wir mal ein paar schöne Fotos. Das haben sie dann auch getan und dann hat sich in der Twitter- und was weiß ich empörten Szene dann schrecklicher Protest entfacht, weil nämlich die Bilder zu dunkel sind. Also man wirft Annie Leibovitz vor, sie können nicht fotografieren. Also so nach dem Motto, ja, bei jetzt, inzwischen müsstest du mal rausgefunden haben, wie man schwarze Leute fotografiert. So viele Ressourcen und man denkt nicht darüber nach, wie man dunkler Menschen mit dunkler Hautfarbe fotografiert, bla bla bla Die bla Frage ist, wie bla. weit ist das Bild vom Original weg, also von der Realität sozusagen? Und wie sehr wollte denn die Künstlerin, dass es an der Realität anlehnte überhaupt? Warum lehnen Sie es ab, dunkelhäutige Foto, also Subjekte im Englischen halt, dunkelhäutige Motive richtig abzubilden? Das macht sie doch mit Absicht. Das ist doch hier Gaslighting. Ich mache jetzt hier mal mit Photoshop das alles heller und zeige euch, wie das besser geht. Und dann geht das in einer Tour so weiter. Und keiner von den Leuten hat, glaube ich, jemals einen Blick auf Annie Leibovitz Werk geworfen, weil dann wüssten diese Leute, dass wenn ich ein gut ausgeleuchtetes Foto haben will, also realistisch ausgeleuchtetes Foto haben will, in dem es nicht starke Schatten gibt, in dem nicht ganze Körperregionen von den Schlagschatten, die andere Körperregionen werfen, verdeckt werden, wo es keine schwarzen Flächen gibt, die aus der Abwesenheit von Licht entstehen, dann engagiere ich nochmal nicht Annie Leibovitz. Ich meine, wie blöd seid ihr? Ja, wenn ich Vincent van Gogh irgendwie frage, er soll mir ein Bild malen, dann sage ich ja immer, das sind nur so Striche. Ich wollte was wie von Rembrandt. Dann bin ich fucking selber schuld. Und daraus auch noch der Leibovitz einen Strick zu drehen, sie sei wohl eine Rassistin und sie würde absichtlich schwarze Menschen hässlicher fotografieren. Wenn du ein bisschen runterscrollst, kommen noch Bilder, die sie beanstanden. Zum Beispiel eins mit so einem goldenen Hintergrund, das finde ich ein richtig gutes Foto. Aber ist zu schwarz offensichtlich. Ich verstehe diese Leute nicht mehr. Erst hieß es ja, Whitewashing und was weiß ich. Und hier genau dieses Goldene da. Und wie toll die anderen Fotos wären. Ich meine, versteht diese Person nicht den Unterschied zwischen krass geschminkten Werbefotos offensichtlich und einem künstlerischen Foto wie von der Annie Leibovitz? Seid ihr alle doof? Also, es ist wirklich, ich. Ich verstehe die Welt langsam nicht mehr. Hashtag Representation Matters. Ja, nur Schwarze dürfen Schwarze fotografieren. Ja, natürlich dürfen nur noch Schwarze fotografieren, weil die ja wissen, wie es geht. Wenn die dann immer auch so dunkel sind, dann ist es angemessen. Wahrscheinlich. Oh Mann. Also, da weißt du wirklich nicht mehr, was du sagen sollst. Ja, und ich darf ja nur Bane dann die Leute fotografieren, weil der ist ja in Dunkelheit schon geboren. Ich kann nur um Akzeptanz bitten, glaube ich. Akzeptanz, Leute. Völlig irre. Künstler, die Menschen so malen, wie sie denken, ah, ja, und hier haben wir das andere, hier haben wir das andere Extrem. Wieso sehen in der Werbung das jetzt alle aus wie ich? Seid ihr irre so geworden? Das ist auch geil. Das ist halt andersrum. Siehst du aus wie alle? Also hier haben wir... Oder alle sehen aus wie alle. Es ist nicht mehr Tokenisierung, sondern ist jetzt Tokenisierung, Normalisierung. Ja, im Endeffekt regt sie sich drüber auf, dass halt dass praktisch diese Repräsentation, die da stattfindet, zu glauben, um alle Nase. Halt von den Konzernen halt nicht mit lauteren Absichten. Ich meine, nein, doch. Oh, oh, wow. Das ist ja die nicht. Das also wirklich. Die machen das nicht, um Hautfarbenkommunismus voranzutreiben, sondern um so böse Geld zu verdienen. Und diese rassistische Gesellschaft, die findet das dann auch noch gut. Oder wie? Belohnt das auch noch mit Aufmerksamkeit? So, in meinem 17. Lebensjahr stehe ich als Werbemodel vor der Kamera. Immer mal wieder habe ich für kleine und auch größere Kampagnen gemodelt. Die Arbeit machte mir meistens Spaß, aber oft hatte ich dabei das Gefühl, die freundliche Schwarze mit den schönen Locken zu spielen. In all den Jahren habe ich nur ein einziges Mal mit einer Dark-Skinned Person geshootet. Das steht da wirklich. Habe ich nur ein einziges Mal mit einer Dark-Skinned Person geshootet. Sag mal, Mädchen. Was, habt ihr in der Schule einfach nicht da gewesen, oder was? Geheimsprache. Noch nie stand ich gemeinsam mit einer muslimisch gelesenen oder queeren Person vor der Kamera. Versteht mich nicht falsch. Ich bin keine Rassistin. Ah, nee, ich freue mich, wenn ich Frauen in der Werbung sehe, die aussehen wie ich. Mit Anfang 20 hätte ich mich darüber gefreut. Da gab es kaum Jobs in der Werbung und jetzt kann ich mich vor Castings kaum retten. Aber ich würde auch gerne andere Personen sehen. Ich habe eine Mutter, die mich in der Werbung repräsentiert sehe, obwohl sie viel öfter in der deutschen Gesellschaft wiederzufinden ist, als beispielsweise schwarze Mixed-Frauen. Ist meine Mama nicht trendy genug? Sag mal, fällt euch noch irgendwas ein als euer Bauchnabel, wenn ihr ein Thema zum Schreiben sucht eigentlich? Fällt euch irgendwas sonst ein auf der Welt als euer Bauchnabel? Nee. Der von ihrer Mutter. Ja. Oh Gott, sieht mal aus wie ich. Deine Mutter ist nicht trendy genug. Und wisst ihr, was mich richtig wütend macht? Dass wir, also ich und die anderen Frauen, die jetzt ständig in der Werbung auftauchen, Mixed-Personen sind. Also schwarz, aber nicht zu schwarz. Denn wir haben Locken und keine grausen Haare. Eine dunklere Haut als der Durchschnitt in Deutschland, aber nicht zu dunkel. Colorism at its best. Dann noch eine Brise Tokenism. Brise. Brise, Mädchen. Eine Brise Tokenism. Da könnte ich durchdrehen. Wer darf heutzutage eigentlich unlektoriert Artikel schreiben? Eine Brise Tokenism. Ich jeder muss bloß einen Blog aufmachen, aber ich schreibe dafür jemand dann. Ne? Das ist ja das Schlimme. Die Butter. Ich verstehe es einfach. Ich bin kein Trend, sage ich mir und steige endlich in die U-Bahn. Ich fühle mich weder geschmeichelt noch gesehen oder repräsentiert. Ich fühle mich nie ernst genommen und instrumentalisiert. Ich. Aber das ist ja nicht so hilfreich, so einen Modeljob, dann um eine andere Perspektive mal zu kriegen. Da sieht man eben immer nur sich. Ich habe aber auch gelesen, dass in Amerika viel mehr Black-Skinned und Dark-Skinned Persons irgendwie geshootet werden. Oft auch von Polizisten. Oh. Entschuldigung, aber das ist doch. Das ist doch wirklich unterste Schublade, das Niveau. Ach ja, kommen wir gleich zum nächsten Ding. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich noch so viel fasziniert von dem letzten Artikel war. Ja, Wizards of the Coast, die liebste Woke-Spiele-Schmiede aller Regenbogenfreunde, die bringen ja nicht nur Dungeons & Dragons raus, mit dem wir uns ja oft genug beschäftigt haben. Nein, sie bringen auch Magic the Gathering raus seit, och, ich glaube, inzwischen 30 Jahren oder so fast. Oder 25 Jahren, auf jeden Fall gibt es den Unsinn schon. Man kauft Karten in verschlossenen Päckchen, spielt Glücksspiel, ob man die gute Karte zieht oder die schlechte Karte. Ich habe mit den Dingern früher gedealt. ja, und jetzt gibt es ein neues Set Karten, also das gibt da immer so Themensets bei Magic. Jetzt gibt es ein neues Set Karten und irgendwer Schlaues hat sich die Rechte für den Herrn der Ringe herangezogen. Und wenn wir mal ein bisschen runterscrollen an dem Bild von Aragorn vorbei, sehen wir dann irgendwo auch, warte. Ach nee, wir müssen hoch. Oben ist das Bild von dem Aragorn von Wizards of the Coast. Wir müssen ganz hoch über den, genau da haben wir ihn. Aragorn, wie man ihn aus Herr der Ringe kennt, ein afro-numenorischer Ureinwohner, ich weiß es nicht, aber mit seinen langen Haaren, wie man ihn aus der Beschreibung von Tolkien kennt, ja, also mit einem Flammenschwert, wie man, ach ja, also, ne, also alles wie bei Tolkien. Ne? Der Gandalf, den wir eben kurz gesehen haben, wenn du jetzt nochmal runterscrollen willst, sieht für mich auch so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie Gandalfs Son, aber ich kann mich täuschen. Auf jeden Fall wird hier halt auch gesagt, wie toll das ist, dass man halt den Leuten Representation geben kann und wie die Sachen, die wir auch über The Rings of Power hören, von Amazon, die Serie, die kommt, wo es auch ständig nur um Representation geht und wie toll das alles ist, dass man die reale Welt bei Tolkien unterbringt und dort irgendwie Gender und Race swap, bis irgendwie keiner mehr weiß, wo oben und unten ist. Warum ich nichts mehr von Wizards of the Coast kaufe, seit Jahren schon. Argument 824. Ja, lauwarme Gefühle. Plötzlich ist die Band Lauwarm aus dem Festprogramm verschwunden. Nach dem Eklat um kulturelle Aneignung. Nein. Werden die Musiker in Bern erneut das existiert doch gar nicht. Ach nee, das ist neue Zürcher Zeitung. Okay, gecancelt. Da darf man das sagen. Ja, weiße Künstler mit Rasterfrisuren sind in manchen Kreisen verdächtig. Das sind Wutfrisuren wahrscheinlich. Die ja, Berner das auch nicht schlecht. Kommt das gleich zum zweiten Mal zu spüren. Ja, erinnert euch dran, die wurde ja vor einiger Zeit aus so einem Berner Brasserie Lorraine von so einer Session hat sich jemand beschwert, ist auf die Bühne gestürmt, dann wurde das Konzert abgebrochen, ich glaube sowas. Ja, und ja, das ist jetzt ein Phänomen, was sich jetzt durch die ganze Schweizer Gesellschaft zieht. Ne? Also es hat mehrere Leute schon getroffen. Österreichische Musiker Mario Parizek hat auch Rastas gehabt. Ne? Die alle mit ihren Rastas. Ne? Der Schweizer Komiker-Duo Ursus und Nadeschkin, das kennen vielleicht einige. Ne? Nadeschkin trägt eine Rasta-Perücke. Die mussten erstmal eine öffentliche Entschuldigung abgeben. Ne? Sonst wäre es denen auch böse ergangen. Und ja, die sollten bei dieser Veranstaltung in Bern neben so weltbekannten Künstlern wie der Halsarmee, verschiedenen Slam-Poeten und Musikbands auftreten, die Band Lauwarm. Aber am Samstagmorgen war der Name Lauwarm plötzlich vom Festprogramm verschwunden. Stattdessen soll die Formation Adava auftreten. Ja, und die Band Lauwarm wurde davon in Kenntnis gesetzt, auch erst einen Tag vorher. Denen wurde kein konkreter Grund genannt, warum. Kann man sich allerdings wohl denken. Und ja, wie gesagt, das Phänomen geht einfach immer nur weiter. Ne? Die Clowns, die erobern die Schweiz langsam auch mehr und mehr. Schade, schade, schade. Und ja, da gab es zwar auf diesem Festival gab es auch noch einen anatolischen Kochworkshop und einen Flechtfrisurenkurs für Jung und Alt. Aber ja, ich meine, Rastas, sind Rastas vielleicht für Frisuren? Ich würde sagen, ja, ne? Also schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, da sollte sich noch mal einer ein bisschen mehr beschweren. Das kann doch nicht sein, dass sie da jung und alt mit Flechtfrisuren. Das ist schon geil. Ja, die war gebucht und das war eine Freundin von der Veranstalterin, weißt du, das ging nicht anders. Da werden die Leute quasi radikalisiert. Genau, am Flechtstand. Die man kulturelle Aneignung betreibt. Das sind echte Schweizer Rastafari. Oder? Rastafari. Oder? Ja. Spektakulärer Betrugsfall erschüttert die YouTubes Urheberrecht. Ja, allerdings muss man sagen, dass das Vorgehen der beiden Betrüger da, dass das doch relativ kompliziert ist. Also ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Die haben sich irgendwie eine Firma gegründet und dann Urheberrechte darauf angemeldet, die ihnen aber gar nicht gehörten oder so. Und das ist dann irgendwann dazu gekommen, dass die Rechteverwerter das dann entsprechend bezahlt haben. Wie gesagt, ich fand es recht kompliziert, aber wer das nachmachen möchte, hat wohl noch immer Chancen dazu. Außerdem werden die jetzt irgendwie, wurden die jetzt auch rangekommen. Die werden das natürlich versuchen zu verändern und zu erschweren und so. Die Steuerbehörde hat Wind bekommen. Genau. Davon, dass sie die Rechte gar nicht haben. Ja, und die haben das YouTube-Content-ID-System haben die verwendet quasi. Also die haben gegenüber YouTube erklärt, dass ihnen halt die Rechte gehören von Stücken von Daddy Yankee, sagt mir gar nichts, Julio Iglesias sagt mir schon eher was. Man wurde lauter so Latin-Kram irgendwie. Ja, genau. Hauptsächlich eine Richtung. Über 50.000 Titel. Und da muss wohl einiges zusammengekommen sein, an Geld auch. Direkt von YouTube halt, weil die dachten, dass die halt diejenigen sind, denen das gehört. Und ja, jetzt ist aber aufgeflogen. Aber jahrelang haben die das gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Manchmal stehen ja auch mehrere Firmennamen unter so einem Lied oder so. Ich weiß nicht, ob die sich das dann aufteilen oder ob das jeweils je nach Staaten dann läuft oder so. Aber vielleicht ist das auch nicht ganz durchsichtig, so immer so ohne weiteres zu entscheiden, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Wenn da so mehrere sich anmelden halt. Ja, das ist ja auch von den Künstlern meistens, dass sie deswegen auch schlecht irgendwelche Agenturen damit beauftragen, sich um den Scheiß halt zu kümmern. Genau. Dass sie da keine Nerverei mit haben. Und ja, es kann halt schon sein, dass dann wenn irgendeine Firma ankommt und einen Vertrag vorlegt, der ist jetzt halt gefälscht gewesen in dem Fall, aber ja, so haben die das halt gemacht. Die haben halt irgendwie Verträge gefälscht und sind da so in das ID-System reingekommen und das ist jahrelang keinem aufgefallen. Und ist jetzt erst aufgeflogen, weil wahrscheinlich irgendwie die Steuerprüfung gesagt hat, ja, wo sind denn die? Wann habt ihr denn dafür bezahlt für die? Für die Rechte oder so, oder wo ist denn die Beauftragung oder weiß ich nicht, was sie da genau herausgefunden haben, aber die sollen das halt gemerkt haben, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Ja, ist halt alles automatisiert, ne, auch die meisten Sachen, ne. Da muss nur einer auf den Knopf drücken, der andere drückt auf den Knopf drauf und dann werden die Werbeeinnahmen einmal umgeleitet und ja, fällt halt erst ein bisschen später. Ja, aber sie haben ja eben auch Dokumente gefälscht, ne? Und, Dokumente! Mammon, du bist ja echt zu. Das hätte ich jetzt fast gar nicht gemerkt, die Überleitung. Dokumente gefälscht. Künstler haben ja Asan, erhält Auftrittsverbot auf der Dokumenta. Hat der auch Rasterlocken oder wie? Der hat kurze Haare und ja, sieht so. Ja. Weiß gar nicht, kommt der auch aus Indonesien oder was? Was stand hier? Britischer Künstler, okay. Kann man ausgerechnet so Indonesier jetzt gegen Juden? Das raff ich auch nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber die sind da wohl, also soweit ich das verstanden habe, ist es da wohl so, dass halt an diese Blutsauger, Unterdrücker, Ausbeuter-Geschichte geglaubt wird. Also Kapitalismus und sie haben sich halt aus irgendeinem Grund entschieden, auch dieses antisemitische Zeug halt mit in ihre Kunst zu übernehmen. Also es ist grundsätzlich erstmal eine klassenkämpferische Geschichte, aber sie glauben aus irgendeinem Grund halt an die gleichen Geschichten, an die auch der Herr Hitler geglaubt hat. Boah, liegt vielleicht an den Bad Brains. Ja, und der Mann hat halt gesagt, er hat Olaf Scholz in einem Facebook-Post von Anfang August als faschistisches Schwein bezeichnet. Okay. Und die rechtliche Bewertung der Geschäftsführung hat halt ergeben, dass man diesem Mann keine weitere Gelegenheit zu öffentlichem Auftritt bieten will. Die Kuratorengruppe aus Indonesien hat aber entschieden, dass seine Kunstwerke bleiben sollen. Der in Bangladesch geborene Brite Asan hat auf dem Documenta-Gelände in Kassel mehrere Leuchtkästen installiert, die Reklame für fiktive Imbissbuden machen, in denen halales Hähnchen angeboten wird. Damit wolle Asan laut eigener Aussage auf satirische Weise auf die zunehmende Islamophobie in Großbritannien aufmerksam machen. Also, da kann jeder dran schreiben, was er will an seine Schaufensterscheibe. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, dann kann auch jeder die persönliche Entscheidung treffen, zu sagen, nö, dann gehe ich da vielleicht nicht rein, weil wer das da dran schreibt, sagt damit, meine Religion steht über allem anderen hier, in gewisser Weise. Und zu jemandem möchte ich vielleicht kein Geld geben, ich weiß ja auch nicht, wo das dann hingeht. Was jetzt dran schreibt, ich habe das so verstanden, dass ihr kritisiert, dass eben Hammel oder Lammfleisch nicht ausgezeichnet wird oder so. Nee, es geht es gibt ja auch in Deutschland immer mehr zum Beispiel Döner oder andere Schnellimbiss oder sogar Supermärkte, an denen draußen dran steht Halal. Damit die Klientel sieht, dass dort halt nach ihren Riten zubereitete Lebensmittel zu finden sind. Für mich persönlich ist das eher was mich abschreckt, weil ich halt sage, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass jemand, der Religion so in seinen Lebensmittelpunkt stellt, dass er selbst sein Geschäft von Religion leiten, dem möchte ich kein Geld geben. Und das wäre jetzt bei einem Christen, hier so einem evangelikalen Imbiss nicht anders als bei einem türkischen. Wenn die mir da dran schreiben, nach den Regeln von Jesus zubereitet, dann gehe ich auch weiter. Aber das nicht mal verboten bei uns, diese Form? Schächtungen gibt es halt Ausnahmen. Ne? Man darf das auch weiter einführen, geschächtetes Fleisch. Okay. Leisten wir uns halt. Ja. Ja, vielleicht erinnert euch noch von die Meldung vor ein paar Monaten, hieß es, dass in der Nähe von Rotterdam eine Brücke umgebaut, demontiert, abgebaut würde, weil der Jeff Bezos mit seiner Prachtjacht da vorbeikommen wollte. Und dann haben sich die Holländer gedacht, nö, ne? Weil so sind sie eben. Und da bauen wir jetzt nicht um für den Arsch. Und haben das irgendwie tatsächlich mit Kapitalismus und so einen Scheiß begründet und haben das durchgesetzt, dass das eben auch nicht gemacht wird und soll sich einen anderen Platz suchen, seinen Pott. Ich finde das witzig, irgendwie nicht so richtig berechtigt, aber also, wenn das doch löhnt, ne? Sollen sie froh sein, dass sie Arbeit haben. Aber ja, irgendwie auch eine witzige Story, so dass sie gesagt haben, ne, du nicht hier, geh weg. Tut er mir leid, aber er hätte genug Schmerzensgeld da rumliegen. Nein, ich mache meine Brücke nicht auf. Der Hef. Ja, das war es eigentlich schon dazu, weiß ich nicht. Ach, der hatte sein Boot in so einem Hafen bauen lassen und das Boot war zu groß, um dann den Hafen verlassen zu können. Irgendwie sowas war das, ne? Das wäre natürlich schlecht, das sehe ich ein. Oder müssen sie es irgendwie anders machen, so außen rum transportieren oder was? Das wird schwierig. Aber sie wollen es nicht öffnen, dass er da reinkommt. Aber der ist doch auch tot, der Hef. Der Hef? Ja. Der mit den Bunnies, weißt du, Hef? Meinst du, dass das der ist? Dobig nicht. Oh, ich. So, dann gehen wir zu den nächsten Themen. Ja, und der EU möchte mal wieder was verbieten, in dem Fall die leckeren Zutaten bei den E-Zigaretten. Also die sollen denn jetzt einfach auch möglichst scheiße schmecken, die Dinger. Weil sonst lockt das nämlich die Kinder an, die dann auch unbedingt rauchen wollen. Ja. Die haben einfach nicht verstanden, was die Zusammenhänge wirklich sind. Aber sie glauben, es liegt daran, dass sie so toll riechen, dass das Kinder haben wollten. Auch wenn da eben die Untersuchungen zeigen, dass es nicht so ist. Und müssen natürlich mit einem Verbot reagieren, weil ihnen nichts Besseres einfällt, ne? Also, ich finde es so unterirdisch, ja, sowas zu verbieten. Fruchtgeschmack oder so. geht es denn noch harmloser wieder irgendwie? Und ob die Leute sich da Nikotin reinmachen und süchtig werden oder nicht und nur eben Wasserdampfer qualmen, ja? Ja, wo ist denn der Unterschied? Das ist, oder lass es doch mal, das wenigstens mal ihre Sache sein. Ne? Nein, es muss dann, wenn Nikotin drin ist, muss es auch scheiße schmecken. Also, furchtbar, diese Gängelung, dieses Genatsche, diese Psychotricks, das geht mir so auf den Sack und diese Verbote erst recht, das ist wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, ich überlege schon, ob man nicht irgendwie abhauen kann hier, aber ja, wovon auch, ne? Ja, unmöglich, wirklich absolut das Letzte, was sie da vorhaben, sowas. Ja. Wirklich, ne? Kann man sich nur darüber ärgern, über so einen Scheiß. Dass sie sich überhaupt einen Kopf darüber machen. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Und ob dir das verbietet oder nicht, machen es ja trotzdem wahrscheinlich. Die Leute bunkern jetzt schon, dann wird es dann teurer, dann schaffen sie einen Schwarzmarkt auf die Art oder so. Das ist einfach nur dumm. Ja, es wird dann einfach selber gepuncht. I will not smoke the bugs. Genau, wir müssen noch rausfinden, wie man Nikotin in Ameisen irgendwie wachsen lassen kann. Ja, noch so ein grüner Schock, ne? Mikroplastik ist gar nicht schädlich. Zumindest für Fische haben sie festgestellt, dass sie das irgendwie aufnehmen, in der Regel durch Ernährungsorgane und eben ausscheiden, in der Regel durch Ausscheidungsorgane, verdammte Taten, ne? So schwierig ist das. Den Menschen geht das bei den Leuten genauso. Es geht eben darum, dass das Fasern sind und Fasern, die wir nicht verarbeiten und im Körper irgendwie auflösen können, dass wir die dann eben einfach wieder ausscheiden. Das machen wir mit Zellulosefasern eben auch und so ist es mit Plastik eben auch. Und diese komischen angeblich großen Brocken, die sie bei irgendwelchen Vögeln angeblich im Magen gefunden haben, ja, das ist eine Hoax. Mehr nicht. Also Plastik ist nicht so schlimm, wie es immer heißt. Das Dümmste an Plastik ist meiner Meinung nach, dass es eben meistens bunt ist und dann so auffällt. Aber ansonsten verhält sich das wie Stein oder Zellulose oder so. Es ist nichts, sind nur Fasern. Ne? Die 80% davon landet auf dem Meeresgrund und wird dann eben so mit der Zeit so aufgelöst. Und von Bakterien verwurstet und so weiter. Da wird nichts dann übrig. Tja, ja, das gute Plastik. Und das, was ihr hier in der Pfanne seht, das sieht zwar ein bisschen aus wie Plastik, ist aber Fleisch, Kuhfleisch, aber künstlich gezüchtetes Kuhfleisch, also quasi eine Fleischkopie. Es gibt es ja jetzt schon seit längerer Zeit. Kopie, ja. Eine Fleischkopie, ja. Eine Kopie. Ja. Das wäre gar nicht mal ein schlechter Name für einen Burger. Ne? Also Kopie-Burger. Ja. Ja, also es gibt ja die Entdeckung, wie man quasi Fleisch künstlich im Labor herstellt, wurde ja schon vor ein paar Jahren gemacht. Das Problem dabei ist, gibt zwei Probleme daran. Ich meine, es gibt mehrere Probleme daran, aber die Probleme, die die Industrie interessiert, um das verwerten zu können, ist, wenn man das herstellt, muss man quasi ein Gerüst bauen, an dem diese Zellen hochwachsen können. Das Gerüst muss hinterher wieder entfernt werden, weil der Mensch das nicht essen kann, beziehungsweise weil es halt nicht gut wäre für den Menschen, das zu essen. Und geschmacklich wäre es auch nicht sehr gut. Und selbst wenn man diese Sachen macht, kommt dabei einfach nur so eine Paste raus. Ja? Cultured meat, growing larger volumes of cultured meat involves making a paste or slurry of cells in a container called a bioreactor. Ja, also quasi sowas Zahnpasta-ähnliche Konsistenz. Und wenn du das dann brätst, hat das zwar die Eigenschaften von Fleisch, aber nicht die Textur, nicht die Konsistenz. Aus irgendeinem Grund wollen die Leute das nicht essen, weil die einfach diese Textur vermissen. Und da haben sich jetzt ein paar schlaue Leute was ausgedacht. Und zwar, die nehmen Gelatine und Transglutaminase und ein paar Enzyme, mischen das in einem gewissen Verhältnis. Und da kann man quasi dieses Gerüst in diese Paste mit einbringen und dadurch erhält man eine Konsistenz, die mehr an Muskelfasern erinnert quasi. Also dann merkt der Mensch den Unterschied halt nur noch beim Geschmack, aber nicht mehr bei der Konsistenz, wenn man es kaut. Und das Ganze ist vor allem deswegen auch interessant, weil man das in einem industriellen Maßstab machen kann. Jetzt ist es so, man kann sich quasi ein Steak oder einen Burger im Labor herstellen, aber das dauert ein paar Tage und das ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess, dass es halt für die industrielle Fertigung überhaupt nicht gut ist. Wie der CO2-Abdruck davon ist, will ich gar nicht wissen. Und ja, da gibt es jetzt einen Durchbruch, dass man vielleicht bald das viel besser, viel schneller machen kann und dann könnt ihr alle bald zu Burger King gehen und dann habt ihr drei Optionen. Dann habt ihr den normalen Burger, den Burger mit Fleisch und den Burger mit Kuh, mit Kupie. Aber die, ich habe gerade gesehen, die schalten ja im Moment überall Anzeigen, dass es jetzt alle Burger auch in veganer Form gibt. Ja, nee, die machen das ja sogar, ich glaube in Österreich zumindest machen sie es so, dass sie sagen, der normale Burger ist jetzt fleischlos. Und wenn man einen Burger mit Fleisch haben will, dann holt man sich nicht den normalen Burger, sondern den Burger mit Fleisch. Die haben doch einen Arsch offen. Ne, weil, ne, das ergibt alles Sinn. Den Burger ohne Moral. Scheiße dann. Also generell hat das eine, da das quasi von den chemischen Bausteinen quasi genauso ist wie Kuhfleisch. Es wächst wie Kuhfleisch ohne Kuh, aber hat natürlich nicht diese Muskelfasern. Das muss halt irgendwie mit dem Gerüst dargestellt werden können. Aber das ist näher an echtem Fleisch dran als diese ganzen anderen Ersatzstoffe und ja, oder die vegane Bratwurst oder irgendwie sowas. Es ist Fleisch, es ist halt nur künstliches Fleisch. Und wir erinnern uns das an das, was Bill Gates gesagt hat. Er sieht die entwickelten Nationen in ein paar Jahren an dem Punkt, wo sie gar kein echtes Fleisch mehr essen. Das machen dann nur noch unterentwickelte Nationen, die sich das Laborfleisch nicht leisten können. Also unterentwickelte Nationen, sowas wie San Marino und so. 2022, die überleben wollen. Ja, das wird aber auch lustig, denn so San Marino und Andorra und so können dann einfach Fleischlokale anbieten, weißt du? Und die Leute fahren alle dahin und dann entwickelt das sich sowas wie an der Côte d'Azur damals. Ach, kannst du schon nur in den Niederlande. in den Fachhandel. Fabo de Leckerste, meinst du? Mit ein Châté-Kroket und ein Kip-Kroket und ein Rindfleisch-Kroket und alles pittig gekrüht. Eventuell, ja. Ich glaube, das letzte nicht, aber ansonsten schon. Bitte gegrüßt. Ja, mit diesem, das ohne Fleisch ist jetzt normal, ja, gehst du dann an den Schalter und sagst einfach die Nummer 5 für schlechte Menschen, bitte. Ja, und dann kommt noch so ein, dann zieht der Typ hinter der Theke dann an so einem Horn so, und alle gucken. Tja, ja. Kommen wir zum Weltraum. Preparing Maneuver Warfare Space. So. Mittlerweile ist die Technologie und die Skalenwirkung bei den Satelliten und bei weltraumgestützten Operationen so stark angewachsen, dass das, was man vor 10, 20 Jahren noch total ausgeschlossen hat, dass das passiert, dass das jetzt halt quasi Einzug nimmt. Ja, es hat zwar, man hat im Endeffekt genug Objekte im Weltraum, die einerseits relevant sind für kriegerische Operationen auf der Erde, ne, sprich Satellitenaufklärung. Wir reden jetzt noch nicht von den Rods of God, ja, wo irgendwelche kinetischen Waffen auf die Erde abgeschossen werden. Das ist halt der logisch nächste Schritt. Gibt es halt nur internationale Abkommen darüber, dass man sowas nicht im Weltraum stationieren darf. Gut, wie viel internationale Abkommen wert sind, sieht man ja seit einiger Zeit. Dementsprechend wird das der nächste logische Schritt sein. Aber der erste Schritt, der jetzt vollzogen wird, sind im Endeffekt Satelliten, Antisatellitenwaffen, ja, dass man Satelliten im Orbit hat, die gegen andere Satelliten eingesetzt werden können. Und dass man halt Systeme auf dem Boden hat, die man gegen Satelliten einsetzen kann, um die zu zerstören. Und eben, dass die Satelliten mehr Fähigkeiten bekommen, solchen Waffen ausweichen zu können. Heißt, effizientere Treibstoffmodule, mehr Treibstoff und kürzere Lebensdauer. Und natürlich das schöne Wort Dual Use und Public Sector Partnerships. Ja, denk mal zum Beispiel an die ganzen Satelliten, die der Elon Musk hochgeschossen hat. Da hatte ich ja auch mal was vorgestellt, dass es da theoretische Überlegungen gibt, dass man diese kleinen Satelliten im Endeffekt als Waffe im Weltraum einsetzen kann, weil die alle sehr manövrierfähig sind und man könnte im Endeffekt mit diesen Windsatelliten größere Satelliten außer Kraft setzen, indem man einfach mal 5, 6 sagt, flieg mal dahin. So, Ja, und dann werden die einerseits benutzt, um Internet auf der Erde zu transportieren, aber im Kriegs- und Bedarfsfall könnten die halt reaktiviert werden, um andere Sachen zu erledigen. Und ja, dieses Szenario nimmt immer mehr Form an. Es werden halt immer mehr Planungen zu diesen Szenarien dargestellt. Ne, wir sehen es ja auch, die ganzen Tests, die Russland und China gemacht haben in den letzten Jahren. Da wird auf jeden Fall was passieren. Und das bringt mich natürlich wieder zurück zu einem meiner Lieblings-Weltuntergangsszenarien, dem Kessler-Syndrom. Wenn wir einfach so viel Schrott haben, dass wir nichts mehr in die Erdumlaufbahn schießen können, weil ja, da kommt einfach nichts mehr durch, weil so viel Schrott rumkreist. Dann muss man halt 100 Jahre oder 50 Jahre warten, bis das alles in der Atmosphäre verglüht oder irgendwie aufräumen. Warum kommt denn dann immer noch so viel Sonnenlicht durch, dass wir ein Klimaproblem kriegen? Ja, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Dann würde das Sonnenlicht natürlich ein bisschen mehr reflektiert werden. Mhm. Und wir hätten ein bisschen weniger Sonnenlicht auf der Erde. Es gibt ja auch dieses schöne Projekt, was das World Economic Forum vorgestellt hat, hatten wir vor 2, 3, 4 Sendungen, ich weiß es nicht, wo man halt quasi sowas wie einen Spiegel in der Erdumlaufbahn hat, die das Sonnenlicht halt filtert oder ablenkt. Ja, spielt alles damit hinein. Ne? Das sind halt wirklich James-Bond-Szenarien, wo man einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt den Schild oben und den platzieren wir jetzt über irgendeinem bösen Land, was wir gerade nicht mögen. Und das kann jetzt keinen Weizen mehr produzieren, weil wir das Sonnenlicht einfach so weit abflachen, dass sie keine ordentliche Ernte mehr haben. Hört sich sehr Science-Fiction-mäßig an, aber der Punkt ist der, die Technik ist so weit, das machen zu können. So, das einzig der Wille fehlt. Und ja, wie gesagt, die Militärstrategen, die bereden das schon im vollen Umfang. Ja, die Japaner, die haben 2016 eine Sonde zu einem Asteroiden geschickt. Die Hayabusa 2-Sonde ist zum Asteroid Ryugu geflogen und hat Proben von dem Satelliten aufgenommen und ist 2020 zurückgekehrt. Jetzt 2 Jahre später sind die ersten Auswertungen von den Analysen da und lässt mehrere Rückschlüsse zu, ja. Wir haben ja immer noch bei der Entstehung des Planeten gibt es ja immer noch mehr Sachen, die nicht abschließend geklärt sind, als der Durchschnittsmensch denken würde. Ne? So Sachen wie, warum haben wir überhaupt Wasser auf der Erde? Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Gibt ja die Theorien, dass halt Kometen und Asteroiden auf der Erde eingeschlagen sind und halt diese Wassersachen mitgebracht haben und dass sich dann hier über die Zeit das zusammen agglomeriert hat und dann die Ozeane gebildet hat und bestimmte chemische Prozesse in Gang gesetzt hat, dass sich das Wasser überhaupt bilden konnte. Und diese Proben von diesem Asteroiden, die da geholt wurden von den Japanern, die legen nahe, dass das eine Theorie ist, die so tatsächlich passiert sein könnte. Weitere Forschungen sind vonnöten, aber wieder ein weiterer wissenschaftlicher Durchbruch, eine Erkenntnis in einem Sektor, von dem wir schon alle dachten, das ist doch alles schon abschließend geklärt. Nein, ist es nicht. Wir wissen noch immer nicht sehr viel, was auf unserer Erde so abgeht. Ne? Und bevor der eine Chat-Teilnehmer sagt, ja, wieder die Erde ist flach, ja, die Erde, die darf sich selber aussuchen, ob sie flach oder rund oder transtrapezoid ist. Do not assume my form, sagt die Erde. Wenn das Wasser von außerhalb kommt, dann könnte es ja sein, dass wir immer zu wenig davon haben. Tja. Ja, das ist, wie gesagt, bevor sich die ganzen Lebensorganismen und die ganzen anderen Lebensformen gebildet haben, muss ja erstmal so ein Wasserkreislauf überhaupt stattfinden, der dann ausreichend ist, um dieses Ökosystem zu tragen. Ja, deswegen. Guter Punkt. Wir reden da halt von sehr, sehr, sehr alten Sachen. Ne? Ich hatte ja auch mal die Sache vorgestellt, dass halt auch die ersten Lebewesen, Mikroben und andere, aus denen wir uns als Menschen auch entwickelt haben, auf die Erde auch von Asteroiden gekommen sind. Dass das nicht eine Eigenentwicklung der Erde war. So, dass wir alle Aliens sind quasi. Alle Baran. Ja. Ha, die Japaner, die haben schöne wissenschaftliche Erkenntnisse und haben auch lustige Ideen, wie man die Bevölkerung bei Laune hält und vor allem das Finanzamt. Ja, die Operation Sake Viva vom japanischen Finanzministerium ins Leben gerufen. Die haben jetzt bis September einen kleinen Wettbewerb angekündigt, wo Leute zwischen 20 und 39 Jahren Ideen einreichen können, wie sie die Nachfrage in ihrer Altersgruppe von Sake, Bier, Wein oder Whisky ankurbeln können. Ja. Ne? Also andere Regierungen sagen, nee, trink weniger Alkohol, das ist nicht gesund. Die Japaner sagen genau das Gegenteil. Das Gesundheitsministerium hat damit übrigens nichts zu tun, nur die Steuerbehörde. Und die machen sich natürlich nur Sorgen darum, dass vor 40 Jahren noch 5% der Staatseinnahmen der japanischen Steuerbehörde aus dem Alkoholverkauf stammten. Und im Jahr 2020 waren es nur noch 1,7%. Ja. Ich würde da sofort beitragen, wenn ihr mir einfach mal Suntory Premium Malts Bier nach Deutschland liefern würdet. Ich wäre sofort dabei. Ich würde palettenweise abnehmen, gerne, aber... Ich nehme japanischen Whisky gerne. Ja, aber den gibt es ja hier zu kaufen. Das Traurige ist halt, dieses Bier gibt es einfach nicht. Gibt es hier zu kaufen? Dann muss ich mir mal zeigen, wo. Na, du wohnst doch da praktisch an der Quelle. Ja, aber gerade japanischer Whisky ist, wenn du den kriegst, kriegst du den nur zu Mars-Preisen. Also bei mir im Edeka gibt es den japanischen Whisky. Kostet, glaube ich, nicht die Welt. 20€ oder so. Ja, dann ist es aber kein guter japanischer Whisky. Ja, gut. Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch diese Marke, die er meint. Suntory. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, Suntory ist ein Riesenkonzern, der macht halt ungefähr alles. Und ja, Sanaka, das Päckchen ist angekommen. Für die alten, die nicht so alten Zuschauer mal, ich hatte da mal was bestellt bekommen von diesem Bier und das hat 6 Monate insgesamt beim deutschen Zoll gelegen. Und als ich es wiedergekriegt habe, war es noch 1 Monat haltbar. Also man konnte es noch sehr gut trinken. Ja, okay. Suntory Blended Whisky. Da kannst du auch Jim Beam trinken. Mein letzter Rausch 2013 war mit Suntory Whisky und ich habe, um alle Whisky-Experten so richtig zu triggern, jede Menge Cola da reingeschüttet. Das ist bei dem Whisky gestattet. Achso, kleiner Nachtrag von Jeff Bezos mit der Yacht. Und zwar, es kam eine überraschende Meldung, das Schiff von Jeff Bezos ist in den letzten Tagen in aller Eile, nachts und heimlich, in die Greenport-Werft in Rotterdam geschleppt worden. Also die ist ja nicht mehr, und genau, ohne dafür die legendäre Brücke der Hiff zu demontieren. Wisst ihr Bescheid. Da haben sie wahrscheinlich so viel abgebaut, bis es drunter durchgepasst hat. Denke ich auch mal. Ich hatte noch was in die Gruppe geschmissen, Chris. Okay, dann schaue ich da noch mal kurz. Bevor wir heute extra früh gehen. Wenn ihr, ich sag mal, ein Hibiki könnt ihr trinken von Suntory. Ja, aber sonst ist es halt alles blendet, ne? Der Hibiki Quality auch, Time. Wenn ihr den heißt, das haben sie einfach Alkohol reingekippt oder wie? Blendet. Zusammengemischt, ne? Das ist eine Mischung. Nee, geh weg, Bildzeitung. Wie gesagt, wenn ihr den Hibiki 20 findet, kauft den. Dann ist es wirklich ein Schnäppchen. Also das ist hier von heute Abend aus der Bildzeitung ganz, ganz frisch während der Sendung entdeckt. Oh Gott. Es gibt offensichtlich einen neuen Winnetou-Film und ein dazugehöriges Buch, das im, was war's? In welchem? Der Ravensburger Verlag. Ich weiß nicht, ob die da alle geimpft sind. Da muss man nochmal gucken. Also der Ravensburger Verlag sollte das Buch zum Film verlegen, hat sich jetzt aber mit einer Erklärung zurückgezogen, und zwar unsere RedakteurInnen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kulturelle Aneignung. Die KollegInnen diskutieren die Folgen für das künftige Programm und überarbeiten Titel für Titel unser bestehendes Sortiment. Fantasy kannst du machen, aber nicht sowas. Das geht nicht mehr. Freunde, das ist doch wohl klar. Wenn die müssen bunter sein, die Figuren, und komische Ohren haben, so, dann geht das. Ein bisschen Fantasie. Ist doch ein Witz, oder? Ja, sicher. Ist doch ein völliger Witz. Also es ist vielleicht einfach nicht die Zeit, ne? Der Verlag, der hat vielleicht so gedacht, so in 2 Jahren oder so kann ich es mal versuchen. Keine Ahnung, aber da würde ich ihm sogar noch recht geben. Ne? Nee, aber ich meine, keine gute Zeit ist dafür. Ja, aber wo kommen wir denn hier hin? Ja. Kunstfreiheit und so. Das Alberland, in Clownland. Ja. Angekommen. Der beste Indianer war ein Franzose. Ich meine, ja, genau. Und das schönste Amerika ich war und mein weißer Bruder werden ihn ausreiten. Weiß doch jeder, dass das ein Franzose war. Ich meine, Schauspieler, Leute, wann lernt ihr endlich, was ein Schauspieler ist? Ich meine, Peter Sellers war weder Franzose, noch hat er im Rollstuhl gesessen, noch irgendwie, was weiß ich. Ja, und das ist nur Fantasie, ist halt auch. Ne? Das sind keine überlieferten Geschichten, das ist was anderes. Das sind nur Märchen, das sind nur ausgedachte Geschichten. Und was? Aber die Repräsentation. Ja, wenn sie da einer repräsentiert sehen möchte, ist er doch selber schuld. Aber die kulturelle Aneignung, ist doch nur aber Fantasie. Die Stigmatisierung, ja, die Pauschalisierung, ne? Die Fetischisierung. Die ja, zumindest genug Stichpunkte, über die man stundenlang gut labern kann, ne? Ohne dass man zu einem Ergebnis kommt. Ich lerne nie mehr, wie man ein Schauspieler ist, Oscar. Aber das Ergebnis ist verbieten. Das ist doch das Ergebnis. Ja. Winnetou. In anderen Ländern verbieten sie noch nicht mal diese Horrorgeschichte von den Menschenfresser-Juden oder was. Bei uns sowas. Ne? Wer wäscht die Waschlappen? Wer wäscht die Waschlappen, ja. Also wir werden auf jeden Fall ordentlich durchgespült, rinsed and repeat, bis nichts mehr drin ist, so wie das gerade aussieht. Wie so ein Pauli-Handtuch. Das macht mir wirklich Angst und ich habe auch gar keine Ahnung, wie dieses Land oder die Gesellschaft darauf reagieren wird und das macht mir noch mehr Angst. Ja, ich befürchte irgendwie gar nicht. Also mit den Folgen leben, die dann da kommen. Armut, Hunger, keine Ahnung, vielleicht schlimmer aus. Ich weiß nicht. Man wird einfach der Vielfalt immer mehr beraubt, leider. Es wird die Vielfalt predigt, aber es wird immer mehr die Vielfalt genommen. Man darf ja nicht. Ist ja gut, ich war jetzt mit dem Thema weiter. Sorry. Ja. Und natürlich die Freiheit. Genau. Die ist am wichtigsten immer. Fördern wir mal, was ihr dient. Ne? Ja, ich würde auch sagen, dass man ruhig auch zerschmettern kann, was ihr schadet. Könnt ihr noch ein bisschen Freiheit vertragen nach dem Stream mit den Marktliberalen? Oh, das ist nicht die Freiheit, die ich meine. Ja. So viel Freiheit ist auch nicht gut, oder wie? Nein, ich möchte da auch nicht irgendwie jemanden angreifen oder so, aber das ist für mich, ist dieser Marktliberalismus eine ähnliche Utopie wie jede Utopie. Also das setzt Dinge voraus bei Menschen, die meiner Meinung nach nicht vorhanden sind. Also auch die marktliberale Sicht setzt einen neuen Menschen voraus, finde ich. Und es ist auf jeden Fall so, dass wenn man solche Sachen nicht nur durchdenkt, sondern auch versucht, dass sich dann Effekte einstellen, mit denen man nicht gerechnet hat. Egal in welche Richtung. Das ja, sehen wir ja gerade. Schlecht, ne? Wir sagen einfach mal, wir krempeln die ganze Energiewirtschaft um und finden uns dafür ganz toll. Und solange alles gut geht, sonnen wir uns und so. Genau. Wenn wir dann fertig sind, dann merken wir, dass sich das Klima trotzdem nicht ändert. Ne? Ja, aber wie willst du die 60% der Haushalte, willst du die auch alle nach rechts stellen? Willst du auch alle sagen, das sind alles, die werden vom Wendler gesteuert, Attila Hildmann hat da die Finger drin, bla bla, das geht nicht mehr. Die Steuer, die lassen sich einfach mittreiben und die treiben dann eben auch dahin, wo es hingeht, wo die Allgemeinheit dann hintendiert oder wo der Staat dann eben auch hinspringt. Tja, wir werden sehen, wofür die sich entscheiden werden. Also das letzte Mal, dass so eine Belastung auf die deutsche Bevölkerung zugekommen ist, war das der Vertrag von Versailles und wir wissen alle, wie das geändert hat. Ich bin ein bisschen ratlos, warum man von allen Völkern, die man irgendwie komplett zugrunde richten könnte, gerade die Deutschen nimmt. Chris, kannst du mal das Bild ändern? Ich möchte nicht, dass das da eine Werbung als Werbung für uns steht. Ja, die Leute sehen das ja eh nicht mehr. Bitte. Ich habe schon die Sterne an. Ach so. Ja, ihr seid schon in den Sternen. Ja, dann entfernen wir uns doch mal von den negativen Gedanken. Ja. Stellt euch vor, ihr geht in den Wald und es ist schön warm. Und seht Sterne. Genau, ihr seht Sterne im Wald. Ihr schaut es euch ganz genau an und prüft, ob das eventuell Gender-Sterne sind. Aber ja, das sollten sie auf jeden Fall tun. Ihr seid erleichtert, weil es sind nur, nur Todessterne. Let's see moving. Wir sollten den Genderstern jetzt den Todesstern nennen. Das wäre mal ein lustiger. Also diese libertäre Freiheitsgeschichte von diesen Marktliberalen, finde ich ja auch alles nicht so schlecht. Nur wie gesagt, es könnte sein, dass dann da eben Effekte passieren, mit denen man nicht gerechnet hat oder dass sich eben andere Effekte einstellen durch die Sachen, die man so durchzieht. Und da bin ich auch noch nicht so ganz so sicher. Obwohl ich prinzipiell schon glaube, dass man eben durch Freiheit, mehr Freiheit sich mehr positive Effekte einstellen würde. Auch überraschend positive an verschiedenen Stellen vielleicht. Ja, so, davon träume ich dann heute Nacht. Okay, ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Das macht's gut. Ja, lest Miete pro Kopf und knickt nicht und schaut euch unseren Stream mit den Marktliberalen an. Nicht zu vergessen, der safespace.net. Da gibt's viel Kulturmarxismus. Auf Wiedersehen.